Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es nochmal um Gleisbau. Ich hatte ja schon in der letzten Episode angekündigt, dass wir das Gesamtthema in zwei Episoden aufgeteilt haben, weil es sonst über 4 Stunden geworden wäre. Hier also Teil 2. Dieses Mal geht es um die Praxisperspektive des praktizierenden Gleisbauers. Ich war Mitte November mit der Firma Leonhard Weiß, eine Baufirma aus Göppingen, also aus der Ecke, wo ich auch komme, auf einer Baustelle im Schwarzwald, Details dann nachher, und habe mich dort umgeguckt. Wir haben uns die Baumaschinen angeguckt und insbesondere habe ich mich unterhalten mit Sebastian Springweiler. Der ist einer der Bauleiter auf der Baustelle und er hat sich freundlicherweise 4 Stunden Zeit genommen. Wir sind da rumgelaufen, haben uns alles angeguckt, haben uns auch mit diversen anderen Leuten unterhalten, die sich dann zum entsprechenden Zeitpunkt selber vorstellen werden. Ich soll dann vielleicht noch erwähnen, dass die Audioqualität natürlich entsprechend der Tatsache, dass wir da im Freien an Baumaschinen rumgelaufen sind, nicht immer so toll ist. Also die Maschinen sind laut, es gab Windgeräusche. Und insofern solltet ihr euch vielleicht dann den Teil, wo wir dann wirklich draußen rumgelaufen sind, in einer ruhigeren Umgebung anhören. Die U-Bahn ist da vielleicht nicht so gut geeignet dafür. Ja, also ich bin der Sebastian Springweiler. Ich bin 28 mittlerweile. Bin Bauleiter im Gleisbau bei der Firma Leonhard Weiß. Mit Sitz in Göppingen. Wir haben 2 große Niederlassungen. Eine ist in Satteldorf, eine in Göppingen. Satteldorf bei Greilsheim. Ah ja, okay. Mhm. Und ich gehöre aber zu Göppingen. Ich komme direkt selber aus Ulm. Mhm. Und wie gesagt, gehöre zum Bereich Gleisbau, zum Geschäftsbereich Gleisbau. Wir machen eigentlich rund um den Bau alles. Vom Straßenbau über Ingenieurbau, Gleisbau. Groß geworden ist die Firma mit dem Gleisbau. Ah ja. Mittlerweile nur noch ein Unterbereich. Allerdings einer von den größten. Mhm. Gelb ist eure Farbe. Jede Baufirma hat ja so eine Farbe. Und ihr seid gelb. Ja, wir sind gelb, wie viele anderen ja, auch, klar. Aber meistens nicht, ob das ein spezielles Gelb ist, da gibt es wieder eine RAL-Farbe, bestimmt, die wir haben, aber ja. Gelb, ja. Okay, ja, und wir sind jetzt hier in Biberach, und zwar nicht Riss, sondern es genau. Gibt noch ein anderes. In Biberach an der Riss habe ich studiert, ah, ja. Das ist ungefähr 300 Kilometer weg von hier. Wir sind in Biberach an der Kinzig. Mhm. Im Prinzip, wir befinden uns hier im Kinzigtal. Wenn wir nachher die Baustelle entlang fahren, wenn wir noch ein großes Stück entlang von der Kinzig entlang fahren. Und die Baustelle an sich befindet sich zwischen Gengenbach und Biberach. Ja. Das ist der erste Abschnitt. Und der zweite Abschnitt wäre zwischen Haslach und Hausach. Mhm. Und Baustelle heißt in dem Zusammenhang jetzt, was genau? Baustelle bedeutet in dem Abschnitt, also jetzt gerade in Abschnitt Gengenbach-Biberach, wird das Gleis komplett umgebaut. Okay. Auf dem Abschnitt Gengenbach-Biberach haben wir 2 Streckengleise und beide Gleise werden umgebaut. Allerdings gibt es da viele verschiedene Kleinabschnitte. Mhm. Im Prinzip wird einfach das komplette Gleis umgebaut. Das heißt, Schotter raus, Schwelle raus, Schiene raus und alles wieder neu. Mhm. So, und dann gibt es konventionelle Abschnitte. Wie jetzt zum Beispiel hier, wir befinden uns jetzt gerade im Bahnhof Biberach. Da haben wir jetzt am Bahnsteig entlang haben wir knapp 200 Meter konventionell umgebaut. Heißt? Konventionell bedeutet nicht im Fließbandverfahren mit den großen Maschinen, ah, okay, sondern bedeutet mit dem Zwei-Wege-Bagger die einzelnen Stoffe ausgebaut, ja, der Schotter raus und dann wieder die Einzelstoffe eingebaut. Also quasi Handarbeit, wenn man so will. Mehr oder also weniger, natürlich ja, maschiniert, mit, aber mit, eben. Mit ja, 2-Wege-Bagger und ja, Personal. Und das hat man gemacht, warum? Weil wahrscheinlich hier mit Bahnsteig hier und ist relativ beengt durch den ja, Bahnsteig und wir wollten uns das nicht antun, da mit der Reinigungsmaschine und mit dem Umbauzug durchzumüssen. Ja. Und so haben wir jetzt den Umschnitt konventionell umgebaut. Das ist ja, einfach eine Erleichterung für uns. Klar. Das heißt, die Entscheidung, wie ihr das macht, die obliegt an euch. Also die Bahn oder wer auf der Aufgabe gegeben? Also es ist erstmal von der Bahn, es gibt Streckenbänder, ja, wo drin steht, wie umgebaut werden soll. Ah ja, okay. welche Abschnitte konventionell umgebaut werden, welche im Fließbandverfahren umgebaut werden. Und wie jetzt das letztendlich ausgeführt wird, wenn wir da eine Erleichterung oder eine Beschleunigung drin sehen, indem wir das konventionell umbauen, ja, und dadurch eine Behinderung umgehen, dann obliegt es uns, wie wir das machen. Okay, alles klar. Das heißt, wir haben, als ich bei Plason Teurer war, haben wir über die Nicht-Fließband-Variante eigentlich nicht wirklich geredet, weil es ging richtig, um die großen Maschinen. Die finden alles toll, was ihnen gehört, und klar, das ist alles nur Fließbandverfahren, genau, mit ihren großen Maschinen. Genau. Und es ist ja auch so, jetzt aus Sicht von mir als groß oder nicht erwachsen gewordenes Kind oder wie auch immer, sind die Maschinen natürlich spannend. Das gucken wir uns klar, ja, nachher an. Aber in dem Fall, im Handfall läuft das Ganze, was hat man da? Man hat einen Bagger, der gegebenenfalls wahrscheinlich auch als Kran dann dient und die Schiene raushebt, oder? Richtig. Also mittlerweile ist der Bagger eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ja. Früher wurde das alles mit Handarbeit gemacht. Ja. Also ein Meter Schiene, je nachdem, was für eine Schienenform das ist, wiegt 50 Kilo. Mhm. Kann man zu zweit lupfen. Um den Dreh rum, ja, aber nur ein Meter. Ja. Man kann sich ungefähr vorstellen, was dann ja, so ein 120 Meter Stück wiegt. Ja. Achso, das wäre am Stück natürlich dann. Brauchen wir dann 10 Leute, die das in der Gegend rumtragen. Und früher gab es das, die hatten da Schienentragezangen, die sind ja dann halt dementsprechend Personal auf der Baustelle gewesen, ja, die wurde das eben von Hand gemacht. Ja. Mittlerweile der Bagger nicht mehr wegzudenken. Ja. Diverse Anbaugeräte, hier hinten sehen wir jetzt gerade zum Beispiel einen Magnet, mhm, der wäre jetzt zum Kleineisen einzeln, alle Eisenteile, wo am Schluss im Gleis, okay, liegen, cool, wenn, ja, wenn die ganzen Schraubenbefestigungen aufgedreht, ja, werden, der fährt dann mit dem Magnet drüber, sammelt es ein, legt es, mhm, in seine Mulde, und mhm, früher muss man es von Hand einsammeln. Ja, ja, klar. Also es gibt jede Menge Anbaugeräte, vom Greifer über einen Tieflöffel, Magnet haben wir gerade erwähnt, Planierschilder, und dann eben nur ganz normale Kettengehänge, um Schwellen anzumhängen, um, mhm, Schienenrollenzangen, um die Schiene anzumlangen. Die darf man nicht einfach nur mit dem Greifer anfassen. Weil, warum? Wird die nochmal verwendet irgendwann? Weil ich mein, die Altschiene, die darf man mit dem Greifer anfassen. Achso, die neue dann. Die neue Schiene, die ist... Oder da ist der Auftraggeber sehr empfindlich, klar, da soll man keine Macken reinmachen, nix. Klar. Die wird auch später mit Ultraschall geprüft, ob, ja, irgendwelche Risse drin sind, Beschädigung. Drum darf man das nur mit so einer Schienenrollenzange. Okay, ja. Und die restlichen Streckenabschnitte, da war dann vom Auftraggeber Bahn, also DB Netz. Genau, also der genaue Hintergrund war wohl mal ein größeres Hochwasser von der Kinzig vor kurzer Zeit. Mhm. Und da hat es eben die ganzen Feinteile vom Fluss und von der Böschung hat es in das Gleisbett reingeschwemmt. Ah, okay. Mhm. Und damit habe ich dann halt keine Gleisstabilität mehr. Ja. Und das war eigentlich der Hintergrund, dass man das jetzt saniert, die Strecke. Ja. Und eben je nach Streckenabschnitt, manche Abschnitte werden komplett saniert mit komplett neuen Oberbaustoffen. In einem Abschnitt haben wir bloß einen Schienenwechsel drin, da wird bloß nur, mhm, alte Schiene runter, neue Schiene drauf. Also die Schwellen bleiben liegen, das, genau, Schotter bleibt liegen. Genau. Und apropos Schotter bleibt liegen, hier fährt gerade im Hintergrund ein Bauer mit seinem Traktor rum und baggert hier genau, Schotter ab. Das ist das, was man hier gerade im Hintergrund hört. Genau, live. Genau, Atmosphäre. Jo. Wo waren wir? Hab's vergessen. Naja, genau. Und das heißt also, wenn man jetzt nur die Schiene wechselt, ist klar, dann macht man das mit dem, Schienenwechsel, Umbauzug. Man kann das sowohl als auch machen. Ja. Wir haben den Schienenwechsel mit dem 2-Wege-Bagger gemacht. Okay. Man könnte jetzt auch der Umbauzug durchjagen und sagen, er soll den Schienenwechsel machen. Ja. Der schnappt sich dann die Schiene am Punkt X, da schneiden, ja, wir einmal ein, ja, der spreizt die Schiene aus und schnappt sich die neue Schiene, die draußen liegt, und fädelt die ein. Ja, es gibt ja, glaube ich, zwei Arten von Schienenwechselzügen, nämlich die stückweise verlegen, quasi indem sie die Gleise von einem anderen Wagen über den halben Zug transportieren und ablegen, und es gibt die es von der Seite reinnehmen und das, ja, alte Gleis rausfädeln. Das, was du jetzt meinst, ist einmal der Schienenentladezug überhaupt, der die, ja, Schienen auf die Baustelle liefert. Okay, das ist schon mal was. Das sind mehrere Wagen, je nachdem, wie viele Schienen man kriegt. Die Schienen kommen in der Regel in 120 Meter Stücken, ja, an. Und von diesem Zug werden die Schienen abgezogen über diese vielen Wagen und werden direkt neben der Bestandsschiene abgelegt. Okay, und dann fädelt ihr sie quasi ein oder aus? Während wir jetzt hier gerade reden, fährt, ja, an uns eine Lok vorbei mit unseren eigenen Kippwagen. Mhm. Das ist eine Eigenkonstruktion von unserer Werkstattabteilung. Ah ja, okay. Die sind patentiert. Mhm. Und das sind, wir haben jetzt hier auf der Baustelle 6 Wagen von denen. Mhm. Pro Wagen sind 3 Mulden drauf. Mhm. Und pro Mulde kann man 15 Tonnen laden, also 45 Tonnen pro Mulde. Und was fährt der hier jetzt in der Gegend rum? Im Moment nichts, der ist leer. Der fährt jetzt nach Steinach ins Schotterwerk und lädt Neuschotter. Okay, und bringt es dann zum... Und bringt den nach Gengenbach zur Einbaustelle, wo er dann abgekippt wird. Okay, Schotterwerk, ist das einfach ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Steinbruch, der halt auch Bahnschotter macht, oder ist das irgendwie was Spezielles? Ja, das ist im Prinzip ein ganz normaler Steinbruch. Nur, wir haben ja im Gleisbau Granitschotter. Ja. Das heißt, der baut Granit ab und entsprechend für unseren Einbauzweck bricht er das halt auf unsere Korngröße runter. Vorgegebene Maße, ja. In dem Fall ist es praktisch, weil Steinach ist bloß 4 Kilometer von hier. Ist auch ein witziger Name, Steinach. Richtig. Der verlädt es uns und so haben wir eigentlich relativ logistisch kurze Wege. Ja, okay. Gut, also wir waren beim Austausch der Schienen. Genau. Der Schienenzug lädt ihr nebendran ab, euer Umbauzug oder wie, was heißt Umbauzug, ist das für die gesamten Gleise oder nur für die Schienen? Er kann beides. Der Umbauzug baut in unserem Fall das komplette Gleis um. Das heißt, er nimmt die alten Schwellen raus, baut die neuen Schwellen ein. Und gleichzeitig spreizt er die alten Schienen aus und die neuen wieder drauf. Okay. Aber wenn man eben die Schwellen nicht rausnehmen will, dann nutzt man den Teil des Umbauzugs halt eben nicht. Das heißt trotzdem Umbauzug. Richtig. Okay, alles klar. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist eben der Schotteraustausch. Genau. Mit dem mit der Reinigungsmaschine, die werden wir uns nachher auch noch anschauen. Ja. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Die Reinigungsmaschine fährt im Vorfeld vom Umbauzug durch. Mhm. Und reinigt den Schotter im alten Gleis, also mit den alten Schienen. Anführungsstrich altes Gleis. Ja, ja. Oder die zweite Variante, wie wir es jetzt hier machen, der Umbauzug fährt zuerst durch, tauscht die Stoffe zuerst aus, sprich Schwelle und Schiene. Ja. Und im Nachgang kommt erst der Umbauzug und tauscht den Schotter. Also es ist im Prinzip egal, wie man das macht. Das wäre nämlich eine meiner Fragen sowohl gewesen. Sowohl als auch, ja. Ja. Okay. Und dann hat man natürlich, nachdem man das alles ausgetauscht hat, muss man das Gleis natürlich wieder richten und stopfen. Das heißt, da fährt dann am Schluss die Stopfmaschine drüber. Genau, die Stopfmaschine, haben wir halt Glück, die ist halt auch da. Ja. Die zum Schluss, das ist so eins der letzten, nach der Stopfmaschine kommen eigentlich nur noch die Schweißer, die dann das Gleis wieder verschweißen. Okay, das kommt noch vor dem Stopfen. Nach dem Stopfen. Nach dem Stopfen. Erst muss das Gleis wieder in Höhe und Richtung gebracht werden. Klar, und wenn das dann vernünftig liegt, dann können die Schweißer die Lücken schweißen. Mhm. Und ihr schweißt, da gibt es glaube ich 2 Verfahren. Gibt es dieses Press-Schweißen und dieses, ich habe vergessen, wie die Begriffe heißen. Thermit-Schweißen, genau. Wir schweißen im Prinzip normal nur Thermit. Okay. Mhm. Hier haben wir jetzt mal ein neues Verfahren, was für mich auch neu ist. Also es ist kein neues Verfahren, aber für uns jetzt gerade auf der Baustelle hier. Ja. Wir verwenden das Abbrenn-Stumpfschweißen. Ja, genau so heißt es. Da werden quasi die 2 Schienen zueinander hergezogen und durch hohen Druck miteinander verschweißt. Und Strom, der das dann quasi Das ist elektrisch. Ja, genau, okay. Mhm. Gut, reden wir nochmal kurz über die Strecke. Das ist eine Regionalbahn hier, keine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Genau, hier fahren keine Hochgeschwindigkeitszüge oder ähnliches. Das ist eine Regionalstrecke. Das heißt, es kommen wahrscheinlich Holz- oder Betonschwellen rein? Da kommen jetzt komplett Betonschwellen rein. Okay. Das sind auf der Strecke sind B70 Schwellen. Das ist eben die Bezeichnung von den Schwellen. Die haben bestimmte Ausmaße. Ja. 2,60 Meter breit zum Beispiel. Oder lang. Ja, also halt das große Maß. Ja. Auf den Brücken. Mhm. Wir haben insgesamt 7 Brückenbauwerke in dem Abschnitt zwischen Gengenbach und Biberach. Da bauen wir Holzschwellen ein. Warum? Das ist von der Schwingung her besser. Und die sind, aber die besser dämpfen. Genau, die dämpfen besser, die sind elastischer. Mhm. Und Holzschwellen, gerade in den Übergangsbereichen von Beton auf die Brücke. Ja. Die Brücke ist einfach ein starres Widerlager. Ja. Und der Schotter, der federt. Und irgendwo haben wir dann mal so einen Zwangspunkt, wo wir auf dieses starre Widerlager kommen. Und wenn wir da Betonschwellen einbauen, kann es halt sein, dass die irgendwann mal brechen. Wird auf der Brücke auch geschottert? Ja, schon. Ja. Sonst ging es ja mit Holz gar nicht. Also man hat da keine feste Fahrbahn dann an der Stelle. Nee, in dem Bereich hier gibt es keine feste Fahrbahn. Okay. Ist alles Schotterbett. Mhm. Sind die Brücken dann eine spezielle Herausforderung? Kann man da auch mit dem Umbauzug drüber oder macht man es da von Hand? Die sind vom Auftraggeber her als spezielle Herausforderung definiert. Ja. Also laut Ausschreibung sollten wir vor jeder Brücke und vor jedem Hindernis mit dem Umbauzug und mit der Reinigungsmaschine ausfädeln, drüber fahren, danach wieder einfädeln und die Brücken konventionell umbauen. Okay. Hat aber im Normalfall nur den Zwangspunkt von der Breite. Das haben wir uns aber angeschaut. Unser Umbauzug und die Reinigungsmaschine kommen von der Breite her überall durch. Und somit haben wir eine Brücke, haben wir aus logistischen Gründen, weil es besser reinpasst, hat konventionell umgebaut, aber sonst fahren die komplett durch. Das zu planen, das alles sich zu überlegen, ist das dann auch mit deiner Aufgabe? Das ist mit Aufgabe der Bauleiter. Also wir sind hier insgesamt zu dritt. Wir haben einen Projektleiter hier, unseren Oberbauleiter und dann noch ein Bauleiterkollege von mir und ich. Und wir teilen uns das Geschäft ein bisschen auf in Tag- und Nachtschicht. Ich bin jetzt so ein Mix aus Tag und Nacht. Und den Bauablauf an sich festzulegen, das ist unsere Aufgabe. Also es gibt von der Bahn in der Ausschreibung ist ein Ablauf vorgegeben und der wird von uns optimiert oder teilweise komplett umgeworfen. Ja. Wird in mehreren Besprechungen optimiert, wird dann der Bahn wieder vorgelegt und die unterschreibt den dann und dann ist das ein Vertragsdokument. Okay. Und wie lang dauert, wie viele Kilometer sind das insgesamt, ganz grob? Das sind jetzt der Abschnitt Gengbach-Biberach, ist von Bahnkilometer 9 bis hier sind wir bei Kilometer 18. Also 9 Kilometer. 8,5 Kilometer grob. Ja. Und im anderen Abschnitt Haslach-Hausach haben wir nochmal 4 Kilometer knapp. Und das eben in dem Abschnitt hier zweigleisig, das heißt wir sind hier bei 16 Kilometer Gleisumbau. Ja. Im Abschnitt Haslach-Hausach bauen wir nur ein Gleis um, da bleibt es bei den 4 Kilometern. Und das sind dann, wenn ich es richtig gesehen habe, damals in der E-Mail so, was ist, 2,5 Wochen sowas insgesamt? Weitaus mehr eigentlich. Mehr. Okay, also ich habe nur die Maschinenzeiten wahrscheinlich dann gesehen. Das kann sein, ja. Also die Vorbereitungsschichten, die laufen seit Anfang Mitte Oktober. Also hier Baustelle einrichten, das ganze Containerdorf, wo du vorher gesehen hast, hier vorne, wo Bürocontainer, Auftraggeber, Poliere und so weiter. Ja. Dann im Gleis Suchschürfe machen. Was für Dreck? Suchschürfe. Heißt? Suchschürfe heißt, wir haben ja, also hier im Bahnhof sieht man es jetzt gerade in Schrem, viele Beleuchtung, Signale für den Zug, alle möglichen Einrichtungen, wo Kabel durchs Gleis verlaufen, die uns im Baufortschritt nachher behindern könnten. Das heißt, wir lassen uns Kabelsuch- oder Kabellagepläne raus und anhand von denen werden eben auf der ganzen Strecke Suchschürfe gemacht, dass wir wissen, ist da ein Kabel, liegt es in einer Höhe oder Tiefe, wo es uns behindern könnte. Ja. Das sind einfach so Sachen, die in der Vorlaufschicht passieren. Das ist die Vorbereitung dann, ja, okay. Und dann eben so Sachen wie, wir haben die komplette Strecke hier ausgeleuchtet nachts. Das heißt, wir haben in dem Abschnitt hier auf 8 Kilometer Kabel liegen, nur für Beleuchtung, haben an jedem Mast Beleuchtungsstrahler dran, jeden Kilometer ein großes Stromaggregat. Okay. Das sind alles so Vorbereitungssachen, wo man nicht dran denkt, aus meiner Perspektive jetzt, dass das eben auch also alles. Also das kostet halt alles einen Haufen Zeit. Ja. Dann war vom Auftraggeber, die Strecke verläuft in Teilen relativ nah an der Bundesstraße entlang. Und so nah, dass die von uns wollten, dass wir da einen Schutzzaun aufstellen, dass da im Fall der Fälle keine Schottersteine auf die Straße kullern oder rausspritzen oder sonst irgendwas. Dann musste noch ein Zaun aufgebaut werden. Also jede Menge Vorbereitung. Das ging eigentlich der ganze Oktober lang. Und der eigentliche Umbau hat am 1. November begonnen. Geht jetzt durch bis zum 28. November. In der Zeit ist hier Vollsperrung. Das heißt, hier fahren keine Züge außer unseren Logistikzügen. Gelten für dir dann trotzdem noch Signale oder sagt da dann die ganze Verkehrsleitung auch, lass gut sein, fahrt ihr auch nach Sicht? Nee, also im Baufeld selber fahren die auf Sicht. Also wir haben auch 5 Bahnübergänge in dem Abschnitt hier jetzt. Die sind nur teilweise durch verkehrsrechtliche Anordnung gesperrt. Die, wo offen sind, über die müssen sie auf Sicht fahren. Die müssen von dem Begleiter vorher abgesperrt werden und erst dann darf der Zug drüber. Okay. Und trotzdem sind Signale gültig hier. Also wir haben hier im Bahnhof Biberach einen Fahrdienstleiter sitzen und auch im Bahnhof Gengbach, weil im Bahnhof Gengbach schließen wir quasi wieder ins Betriebsgleis an. Ja. Und um die Weichen zum Stellen, muss jemand vor Ort sein, der. Okay. Sind die dann normalerweise auch hier? Weil es hier die sind immer hier, die Fahrradschleifen. Okay, also hier gibt es noch welche sozusagen. Hier ist noch nicht alles elektronisch, hier gibt es noch Fahrradschleifen. Ja, okay. Du sagtest gerade, da haben wir uns dann die Pläne rausgelassen. Wer hat solche Pläne? Ist das dann die Bahn oder ist das hier das Katasteramt oder wo kriegt man so Pläne her? Also teils. Zum Teil, was man aus dem Internet rauskriegt oder von unserem firmeneigenen Intranet, sind Pläne von der Telekom. Mhm. Also alle Telekommunikation, Gas, Wasser, kriegen wir alles darüber raus. Mhm. Und dann gibt es vor Baubeginn immer noch eine Kabeleinweisung von der Bahn. Das heißt, das sind Leute von der Bahn dabei, die Pläne haben, wo ihre Kabel liegen sollten. Okay. Häufig nicht der Fall. Ja, ja, klar. Die mit uns dann die komplette Strecke durchgehen und anzeichnen, wo Kabel liegen. Okay. Mhm. Jetzt haben wir schon über die verschiedenen Aktivitäten, Arbeitsschritte geredet. Mhm. Das heißt, wir haben im Prinzip alle sozusagen drei großen Arten von automatisierbaren Aufgaben. Stopfen, Schotteraustausch und Gleisaustausch. Also teils Schiene und teils das gesamte Gleis. Und da kommen dann auch, sagen wir mal, die üblichen Maschinen zum Einsatz. Die gucken wir uns gleich an. Das Ganze läuft dann im Dreischichtbetrieb, denke ich mal, wenn es darum geht. Zweischichtbetrieb. Also wir arbeiten in zwei Schichten, Tag- und Nachtschicht, jeweils 10 Stunden. Mhm. Manchmal, wenn es nicht anders geht, werden es auch 12 Schichten gemacht, ist aber nicht die Regel. Mhm. Also wir schaffen in 10-Stunden-Schichten hier, haben in der Tagschicht meistens 1 bis 2 Kolonnen da und in der Nachtschicht 1 Kolonne. Was heißt Kolonne? Kolonnen sind bei uns, also weiß nicht, wie man es aus dem Umgangssprachlichen auch kennt, eine Kolonne besteht bei uns aus einem Polier, also das ist der Capo, wie man es jetzt vielleicht, das besteht aus einem Polier, der hat noch einen Vorarbeiter oder einen Spezialfacharbeiter und dann die normalen Vorarbeiter. Und warum hat man pro Schicht 2 Wechsel? Das kommt darauf an, wie nur 2 Maschinen dann? Nö, das hat einfach damit zu tun, wie Anzahl. Wie viele Leute man auf der Baustelle braucht, okay, wie viel habe ich zu tun, kriege ich das mit einer Kolonne, ist jetzt angenommen, die, wo wir heute da haben, die sind 1-4, nennt sich das, also wir haben einen Polier und 4 Arbeiter dabei. Mhm. Wenn uns das eben nicht reicht, dann brauchen wir eine 2. Kolonne dazu. Das heißt, es ist sozusagen, es gibt ein relativ festes Verhältnis zwischen Arbeitern und Polier. Und wenn man mehr Leute braucht, heißt es, man braucht mehr Kolonnen, weil man dann ja auch wieder mehr Poliere braucht. Oder so ist das zu verstehen. Also es ist halt einfach nicht sinnig, wenn ich 20 Leute auf der Baustelle habe und einen Polier, weil die logischerweise nicht alle auf einem Fleck arbeiten und der verliert dann irgendwann einen Überblick. Und sind das sozusagen feste Gruppen, die gemeinsam von Baustelle, das ist ein Team, das immer zusammen ist? Genau, also eine Kolonne, das ist wie eine kleine Familie. Ah, okay, das wusste ich nicht. Und die wandern von Baustelle zu Baustelle. Okay, okay. Und die wohnen ja wahrscheinlich nicht hier, du wohnst auch nicht hier, du wohnst in Ulm. Pendelt ihr dann täglich oder wohnt ihr im Hotel? Nein, also hier pendelt niemand mehr, das ist einfach zu weit weg. Ja. Die haben hier, also wir im Umkreis ist so ziemlich jede Pension, jedes Gasthaus durch Leonhard Weiß ausgebucht. Ja. Weil wie gesagt, wir haben in der Tagschicht 3 Bagger hier, inklusive Maschinisten, nachts 2. Dann haben wir die Kolonnen da, dann sind Schweißer hier, dann sind Schlosser hier, wo die alten Schienen brennen. Ja. Also jede Menge Leute, die man irgendwie in Hotels unterbringen muss. Ganz grob, wie viele in Summe? In der Tagschicht sind es wahrscheinlich um die 20. Okay. Und in der Nachtschicht entsprechend weniger. Aber das, also unsere Mädels im Büro, die sind da recht ausgelastet, teilweise nur mit Zimmer buchen. Ja, klar. Ist auch nicht immer ganz einfach, gerade wenn Ferienzeit ist oder so. Also ist ja touristische Gegend hier. Richtig. Ja. Mhm. Jetzt haben wir ja November. Wenn es jetzt schneien würde, hätte das die ganze Aktion behindert oder abgeblasen? Oder inwieweit ist sowas wetterabhängig? Nein, also wetterabhängig ja. Wenn es jetzt hier wirklich einen richtigen Wintereinbruch geben würde, wird es schwierig werden, wäre aber auch noch möglich. Wo man normal Probleme kriegt, wenn es extrem kalt wird, ist beim Schweißen. Niedriger wie -3 Grad ist nicht erlaubt. Mhm, okay. Und beim Einschottern können es auch Probleme geben. Der Schotter kommt in FC-Wagen. Das ist eine bestimmte Wagengattung. Okay. Vielleicht haben wir nachher noch das Glück, dass wir welche sehen beim Einschottern. Ja. Das sind im Prinzip dargestellt ist wie ein großer Trichter, in den der Schotter reingeladen wird. Die fahren dann übers Gleis und machen unten ihre Klappen auf und lassen dann den Schotter ins Gleis reinlaufen. Okay. Und wenn die Wagen jetzt irgendwo im Schotterwerk beladen werden, das nicht gerade 4 Kilometer hier entfernt ist, kann es passieren, dass mir der Schotter in den Wagen reinfriert. Aha, okay. Und dann läuft es nicht mehr zu dem Trichterloch unten raus. Richtig, und dann hat sich das Thema ein Schotter. Also gibt es dann so Aktionen mit viele Schweißbrenner und den Wagen aufwärmen. Aber kann man sich, glaube ich, bildlich vorstellen, wie das dann aussieht. Macht dann keinen Spaß mehr. Nee, also im Moment die Witterung ist gar kein Problem. Wir haben so um die 10 Grad jeden Tag. Viel Regen, was jetzt aber auch nicht weiter stört. Gewöhnt man sich wahrscheinlich dran als Bauarbeiter. Ja, genau. Ja. Also im Moment noch unproblematisch. Ja. Unabhängig jetzt noch von den Maschinen, die wir nachher angucken, habe ich irgendwas Allgemeines vergessen zu fragen? Gibt es noch was zur Baustelle allgemein zu sagen? Die Bauzeiten habe ich ja gerade schon genannt. Der Hauptumbau läuft von 1. bis 28. November. Mhm. Dann haben wir noch Nachlaufschichten, Nacharbeiten, also quasi das Ganze wieder schön machen, aufräumen, alles aus dem Gleis rausräumen, was nicht dahin gehört, unsere Lagerflächen wieder schön herstellen. Das Ganze, das geht dann noch bis zum 5. Dezember. Und dann sollten wir hier eigentlich von der Bildfläche verschwunden sein. Ist das jetzt eine typische Größe für einen Umbau? Ich meine, das sind jetzt 16 plus 4, 20 Gleiskilometer. Ist das eher groß, eher das klein? Das ist groß, Das ist groß. Also wir haben hier ein ungefähres Auftragsvolumen von 3 Millionen. Okay. Und für Gleisbau ist das jetzt eigentlich eher eine der größeren Baustelle unterm Jahr. Das erstaunt mich so ein bisschen, weil ich meine, ich weiß nicht, wie viele Gleiskilometer es in Deutschland gibt, aber sicherlich Hunderttausende. Mhm. Und wenn man sich so überlegt, was weiß ich, die Strecke Offenburg, Biberach, das sind ja, weiß ich nicht, 40 Kilometer und jetzt ihr baut hier quasi 16 oder 20 Streckenkilometer, aber sozusagen netto irgendwie so 10, 15 Kilometer. Ja, also das ist eigentlich nicht viel. Es gibt also für Themen wie Stuttgart 21 oder so Hochgeschwindigkeitsstrecken sind es natürlich Pillepalle-Beträge. Ja, klar. Aber für es passiert jetzt, ja nur einmal im Schaltjahr. Was jetzt unsere Firma betrifft, was wir Angebote abgeben und was wir ausführen, gehört es jetzt zu den Baustellen, die wir dieses Jahr gemacht haben, zu einer von den größeren. Also mit anderen Worten, nichts mega spektakuläres, aber heißt, wenn man jetzt nicht gerade sowas macht, wie eine neue Schnellbautrasse zu bauen, was logischerweise ein Riesenthema ist, dann ist das so die Größenordnung und Granularität, in der die Bahn typischerweise Gleise erneuert. Das war sozusagen der Hintergrund meiner Frage. Ja, so im Prinzip. Ja, okay. Also immer wenn der Umbauzug mit im Spiel ist, dann ist schon irgendwas Größeres. Ja, der macht wahrscheinlich erst Sinn ab ein paar Kilometern. Also der kommt nicht wegen 500 Meter Gleisumbau. Ja. Wo kam der eigentlich her? Wo war der vorher? Der Umbauzug ist eine gute Frage, wo unser Umbauzug vorher war. Okay, kann aber ich also gar nicht beantworten. Das dann schon, der kann schon mal sein, dass der am anderen Ende der Republik der irgendwas kann, gemacht hat. Fährt quer durch Deutschland, wo er halt gerade. In dem Fall war er jetzt, glaube ich, sogar in Skandinavien. Okay. Also ich selber war mal ein Jahr bei uns in der internationalen Abteilung und habe in Norwegen umgebaut. Und unsere internationale Abteilung hatte jetzt einen großen Auftrag in Schweden. Da sind 80 Kilometer Gleis umgebaut worden. Ist eigentlich bemerkenswert, ne? Dass sich's lohnt als deutsche Firma diesen Zug, das ist ja auch kein Hochgeschwindigkeitszug, denke ich mal, der fährt wahrscheinlich auch eher langsam. Ja, der wird über die Fähre wird der da runtergefahren. Ja, also trotzdem ein Riesenakt eigentlich. Ne? Das ist ein Riesenakt, erstaunlich, dass sich das also bei solchen großen Projekten lohnt sich es noch. Ja klar, wegen 10 Kilometer macht man und das sicher nicht. Ja. Ich glaube, der hatte dieses Jahr erst 3 Schichten in Deutschland, weil er eben fast das ganze Jahr in Skandinavien unten war. Was ich noch mir ein bisschen als Eckdaten zusammengeschrieben habe, um das bisschen in Zahlen zu fassen. Ja, klar, gern. Was über die ganze Strecke hier eingebaut werden, sind jetzt 25.000 Bettungsschwellen, wo wir hier geliefert kriegen, per Bahnwagen, die dann hier ins Gleis eingebaut werden. Dementsprechend sind es über die, da wir hier zweigleisig fahren, haben wir insgesamt 37.500 Meter Schiene verbaut. Achso, ja klar, weil es natürlich mal 4 geht. Genau. Ja. Und jetzt gegen Ende werden dann in den angesprochenen FC-Wagen werden noch ca. 30.000 schon Schotter geliefert. Also ist dann auch nicht gerade eine kleine Summe. Ja, in der Tat. Vielleicht können wir nachher auf der Fahrt entlang der Baustelle fallen wahrscheinlich noch ein paar Sachen auf. Ja, wir lassen den Mikrofon einfach auf. Genau. Wir fahren jetzt wohin? Also zu welcher Maschine? Also ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal Richtung Gengenbach. Das ist so für uns der Bauanfang. Mhm. Und wenn wir in Gengbach waren, da sehen wir nämlich schon den Umbauzug und eine Stopfmaschine. Ja. Und dann arbeiten wir uns wieder hochwärts Richtung Biberach und dann zum Abschnitt, wo die Reinigungsmaschine sich gerade befindet. Mhm. Da haben wir jetzt gerade einen Zwei-Wege-Bagger im Gleis. Ja. Also einer neben dem Gleis, einer im Gleis. Ja. Zwei-Wege-Bagger heißt, der hat Räder und Zwei-Wege-Bagger heißt eben ein Schienenfahrwerk. Ja. Ist im Prinzip ein Mobilbagger, wie man aus dem Straßenbau vielleicht kennt, ja, oder wie jedes Kind schon mal gesehen hat. Ja. Und ein Zwei-Wege-Bagger hat einfach die Eigenschaft, dass er ein Schienenfahrwerk noch hat. Ja. Und eben auch auf der Schiene fahren kann. Wobei das Schienenfahrwerk, glaube ich, nur zur Spurhaltung dient, dass angetrieben sind diese angetrieben Räder nicht. Wird, ne? Nee, die genau. Schienenräder sind nicht angetrieben. Er wird lediglich über seine Gummiräder, die er auf der Schiene absetzt, treibt er sich an. Ja, genau. Also hat dann im Nassen entsprechend Schwierigkeiten, aber funktioniert auch. Na, immerhin ist Gummi auf Metall und nicht Metall auf Metall. Richtig. Also auch ein Teil oder eine Teilherausforderung von der Baustelle waren die vielen Umleitungen. Umleitung jetzt für den Zug? Nee, Umleitung für den Straßenverkehr, weil, wie gesagt, wir haben in unserem Bauabschnitt hier 5 Bahnübergänge. Mhm. Und die Bahnübergänge müssen je nach Baufortschritt gesperrt werden. Ja. Und dementsprechend auch der Verkehr umgeleitet werden. Und seid ihr dann auch dafür zuständig als bauausführendes Organ? Oder? Zum Teil ja. In unserem Fall haben wir das an eine Verkehrssicherungsfirma abgegeben. Mhm. Die hat sich um die verkehrsrechtlichen Anordnungen gekümmert. Mhm. Die hat die Beschilderung aufgestellt. Während der Umbauphase kümmern wir uns jetzt drum, weil das einfach logistisch teilweise nicht mehr machbar ist, wenn wir irgendwelche Verzögerungen drin haben, denen exakte Uhrzeiten zu sagen, wann sie den Bahnübergang sperren sollen und die Umleitung aufzustellen. Also hier sehen wir jetzt gerade so ein paar Umleitungsschilder, wo dann dementsprechend, die sind durchnummeriert, je nach Bahnübergang. Wenn der Bahnübergang gesperrt ist, muss man halt beim Bahnübergang 1 der Umleitung 1 folgen. Ja. Also das ist, hört sich simpel an, ist nachher in der Bauphase gar nicht mehr so einfach, das alles immer tags und nachts hinzukriegen. Ja. Ja, klar. Aber funktioniert im Regelfall auch. Ja. Und die Züge, die sind großflächiger umgeleitet. Also sprich, es kommt jetzt hier in Gengenbach, in Biberach kein Zug vorbei, oder? Hier in dem Abschnitt ist Vollsperrung, da kommt gar kein Zug mehr durch. Ja. Die Züge fahren bis Gengenbach. Mhm. Das werden wir nachher wahrscheinlich sehen. Und ab Gengenbach gibt es einen Schienenersatzverkehr bis Hausach. Okay. Das heißt, hier fahren nur noch Busse. Busse, ja. Ja. Ja, eben, genau, weil man hört ja auch immer wieder, dass ein Grund für die, sagen wir mal, Verspätungsanfälligkeit des Bahnnetzes darin besteht, dass die Bahn halt versucht, möglichst in Anführungszeichen überflüssige Gleise auch wegzuoptimieren. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass eben dann gar nicht so arg viele Umleitungsmöglichkeiten gibt, gerade hier im ländlichen Raum. Ja, also ist teilweise nicht mehr so einfach. Hier neben uns verläuft die B33. Ja. Das ist so die Hauptverkehrsader hier in der Region. Ja. Da wird auch immer wieder gebaut. Mhm. Dementsprechend gibt es da Umleitungen, dann kommen wir mit uns in Umleitung. Jetzt gestern habe ich eine Anfrage gekriegt, da der Landkreis Haslach will Holzfällarbeiten hier durchführen. Die wollen eine Vollsperrung haben. Ja. Kommt dann halt alles dazu. Ja. So, jetzt kommen wir langsam wieder Richtung Gleis. Hier links von uns läuft übrigens die Kinzig. Mhm. Der Damm, der läuft jetzt eigentlich so komplette Baustelle entlang bis nach Gengenbach. Mhm. Okay, und hier sehen wir jetzt schon einen der gesperrten Bahnübergänge. Genau, das ist jetzt einer der Bahnübergänge, der eigentlich mehr oder weniger der komplette Zeitraum über gesperrt ist. Mhm. Das heißt, es ist für uns einfach einfacher. Da haben wir direkt am Anfang die Beläge ausgebaut, Asphalt ausgebaut und den Bahnübergang gesperrt. Ja. Das ist jetzt eine kleinere Gemeinde hier, die können ihre Umleitung fahren. Das macht dann, also jetzt das Asphalt ausbauen, das ist ja genau genommen sozusagen Straßenbau, macht das dann Leonhard Weiß Straßen, macht ihr selber? Nee, das machen, also es kommt nicht extra jemand vom Straßenbau, das macht unser Zwei-Wege-Bagger, der reißt das ganz raus. Klar. In der Mitte sind ja in der Regel sowieso Streibelege drin. Was für Zeug? Streibelege, das sehen wir jetzt gerade. Das sind diese Metallplatten. Nee, das sind keine Metallplatten, das ist Gummi. Ah, okay. Mhm. Das sind Gummiplatten. In dem Bahnübergang sind sie jetzt nur mittig ausgelegt. Mhm. Die kann der Bagger ganz normal rausnehmen. Die sind in der Mitte mit zwei Stangen verschraubt. Mhm. die schraubt man auf und dann nimmt er die raus und außen wird dann eben die Außenkante geschnitten mit dem Asphaltschneider und dann bricht er den Asphalt raus. Ja. Und dann ist im Prinzip, so jetzt können wir uns hier sogar ausnahmsweise mal mitten auf den Bahnübergang stellen, was man normal nicht machen sollte. Bagger. Unten kommt gerade ein Zwei-Wege-Bagger angefahren. Ja. Und hier sieht man jetzt mal, wie elastisch so eine Schiene ist, wenn sie noch im... Ja, stimmt. Im ungestopft nicht gerichtet ist. Genau, noch nicht gestopft. Stimmt. Das Gleis liegt jetzt einfach wie Schlangenlinien nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Ja, stimmt. Das sieht man sonst echt natürlich nicht. Und in dem Bereich war jetzt der Umbauzug schon durch. Also man sieht jetzt im linken Bereich, da liegen die neuen Schwellen, die neuen Schienen schon drin. Ja. Der Bagger fährt da jetzt drauf. Die fahren halt dementsprechend langsam. Ja. Und im rechten Bereich, da haben wir mit dem Bagger schon einen Haufen Schotter mit reingezogen. Ja. Hier sind wir jetzt an der Stelle wieder am nächsten Bahnübergang. Ja. Hier sind eine kleine Lagerfläche, wo wir die Altschienen gelagert haben. Das heißt, wir haben von unserer eigenen Werkstatt sind gerade zwei Schlosser da, die mit Schweißbrennern die Schienen auf 8 Meter Stücke trennen und die dann vom Bagger dementsprechend hier rausgefahren werden. Und die gehen dann per LKW weg, oder? Da kommt ein Schrottentsorger, der von der Bahn beauftragt wurde. Okay. Die kommen dann her und laden die auf LKW auf und fahren die zu sich und verwerten die wieder. Ja. Und hier sieht man jetzt eins von den Stromaggregaten, das sind relativ große Aggregate. Ja. Da sieht man zwei Beleuchtungsmasten, da steht jetzt all Kilometer steht so ein Aggregat, dass wir eben bei Nacht wenigstens die Strecke halbwegs beleuchten können, dass die, also gerade aus Arbeitssicherheitsgründen, dass die Leute hier nicht im dunklen Gleis rumstolpern müssen. Naja, klar, ja. Was hast du dann studiert? Also was muss man studieren, um dann hier zu leiten? Also bei uns in der Firma Leonhard Weiß, wir sind ja ein Familienunternehmen. Mhm. Das heißt, bei uns war in der Vergangenheit noch relativ viel möglich. Also mein jetziger Chef, der ist zum Beispiel gelernter Maurer, der kam irgendwann mal von unserem Ingenieurbau in der Gleisbau, wurde ins kalte Wasser geworfen, war Bauleiter. Ja. Hat sich zum Oberbauleiter hochgearbeitet, zum Projektleiter und ist jetzt Standortleiter. Also in meinem Fall, ich habe Projektmanagement studiert in Biberach, Projektmanagement Bau. Bau. Ist quasi, ja, die Bauingenieure hören es nicht gern, aber mehr oder weniger gleichzusetzen wie Bauingenieur. Yeah. Also ich habe auch mal 2 Semester Bauingenieur studiert, aber ich wollte einfach kein Brückenbauingenieur werden und nur Statik pauken, sondern... Yeah. Als Projektmanager hat man ein bisschen mehr der Gesamtüberblick. Ja. Gerade für die, wo Richtung Bauleitung gehen wollen. Ja. Hier sehen wir jetzt gerade übrigens diesen Spritzschutzzaun, der komplett hier entlang von der Straße verläuft. Ja. Für uns ein bisschen doof, weil man das Gleis nicht mehr sieht. Ja. Aber ich kann verstehen, dass man den hier haben wollte, weil wir sind wirklich irgendwie 2 Meter neben dem Gleis und das Gleis ist ja noch 1,5 Meter höher. Genau. Das heißt, wenn da was rausspritzt, das schafft es dann wirklich bis aufs Auto im dümmsten Fall. Wenn es dumm läuft, und dann haben wir halt entweder schlimme Unfälle oder im geringsten Fall Schadensersatzforderungen. Das muss einfach nicht sein. Klar. Ja. Drum steht da dieser Zaun. Ja. Mit der Oberleitung habt ihr aber nichts getan jetzt hier? Wir machen an der Oberleitung selber nichts. Das ist alles von der Bahn. In dem Fall ist sie während der Vollsperrung komplett abgeschaltet. Also wir haben hier keinen Strom drauf. Ja. Ist mittlerweile Pflicht bei Baumaßnahmen, dass da kein Strom mehr drauf ist. Macht Sinn, wenn man da mit dem Bagger rumverwirrt. Genau. Und so. Ja. Aber ihr, also Leonhard Weiß Gleisbau kümmert sich prinzipiell auch um Oberleitungsbau? Nein, nicht? Nee, okay. Da machen wir gar nichts dran. Ja. Nee. Das war so der Eindruck, den ich auch hatte, dass das Gleisbau unten und das Zeug oben und die ganze Sicherungstechnik sind so ein bisschen verschiedene Sachen. Oberleitung und die Lichtsignaltechnik, da gibt es extra Firmen dafür, die sich darum kümmern. Ja. Also da machen wir gar nichts. Ja. So, und hier sind wir jetzt im Bereich, da ist zwar der Umbauzug schon durch, das heißt, Schienen und Schwelle sind neu. Ja. Die riesigen Schotterhäufen, die man hier noch am Rand sieht, das ist noch der alte Schotter. Also hier kommt die Reinigungsmaschine erst morgen hin, in den Abschnitt, die dann den kompletten Schotter durchreinigt. Also da wird der Schotter nicht ausgetauscht, sondern er wird rausgenommen, gereinigt und wieder reingebaut. Genau, richtig. Und jetzt vorhin hattest du ja gesagt, dass dieser Zug mit den patentierten Leonhard Weiß Kippern irgendwie Schotter aus Steinach holt. Genau. Das heißt, es gibt auch Stellen, wo der Schotter getauscht wird. Das sind diese Stellen, die wir vorher mal angesprochen haben, die konventionellen Umbaustellen. Ach so, okay. Da, wie gesagt, konventionell, man nimmt die Schwellen raus, man nimmt die Schienen raus. Ja. Dann wird der alte Schotter auf unsere Kippwagen verladen, ja. wird auf unsere Abbunkerfläche abgekippt. Okay. Dann holt er den Neuschotter, kippt den Neuschotter rein, dann wird das Schotterplanum hergestellt, ja. auf dem Schotterplanum wieder die Schwellen ausgelegt, die ja. Schienen drauf und danach wird das Gleis mit neuem Schotter eingeschottert. Das heißt, es gibt sozusagen keine sozusagen stationäre Schotterreinigungsanlage, wo man dann im Prinzip den alten Schotter, könnte man ja da auch reinigen. Muss man beim Bagger irgendwo reinschaufeln und reinigen, könnte man ja machen. Wenn man viel Zeit hat, geht das auch. Es gibt Siebanlagen und Reinigungsanlagen, okay, wo man, da kann man sich auf den Lagerplatz so ein riesiges Sieb hinstellen, okay. muss aber dann ja den ganzen Schotter abschnittsweise ja, ja. ausbauen, auf die Lagerfläche kippen, ja. sieben und dann wieder einbauen. Also ja. man würde nie im Leben die Meterleistung hinkriegen. Ja, okay. Mhm. Zusätzlich zu unseren Arbeiten hat die Bahn anscheinend noch eine Firma beauftragt, die hier Vegetationsarbeiten macht. Mhm. Das heißt, die haben jetzt entlang von der Strecke einfach alles niedergeholzt, was irgendwie auffindbar war. Okay. Drum sieht es hier ein bisschen chaotisch aus. Ja. Aber da sieht man halt, wenn so größere Baumaßnahmen anlaufen, da kommen sie plötzlich aus allen Löchern gekrochen und merken, ah, hier könnten wir noch Bäume schneiden und da können wir das noch machen, ja. wenn hier eh schon was gesperrt ist. Wenn man eh sperrt, ja klar. Dann ja. Hier befinden wir uns auf unserer Hauptlagerfläche. Wir haben hier unser Logistikgleis. Über das Gleis kippen wir, wie vorher angesprochen, mit unseren eigenen Kippwagen. Da kann er quasi vom Gleis aus kippt er einfach den Schotter hier rüber mhm. auf die Fläche und wird dann eben mit Radlader dementsprechend aufgehäuft. Ja. Und hier haben wir einfach alles, was für uns wichtig ist, von den Maschinen über Absperrzäune, Gitterboxen. Ja. Da hinten haben wir noch einen Haufen Altschwellen, Holzschwellen rumliegen. Ja. Oh, übrigens, da hinten sieht man das FC-Wagen. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Ah, ja. Kennen die natürlich von, wussten die nicht, dass sie so heißen. Ja. Genau. Ja, hier haben wir uns noch einen Materialcontainer, wo wir eben unsere etwas empfindlichen Sachen, die ganzen Schienenflexen, Motorsägen, ja. alles, was die Leute so Zubehör brauchen, ist da drin. Ja. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel Anbaugeräte vom Zwei-Wege-Bagger hier liegen. Hier hätten wir jetzt gerade einen Tieflöffel. Also eine Schaufel. Eine Schaufel, ja. ja okay. Ein Tieflöffel in dem Fall. ja. Besonderheiten hier sind jetzt für die Technik-Freaks unter euch. Unsere neueren Bagger, die haben eine sogenannte Liquifix-Aufnahme. Das heißt einfach, das ist ein Schnellwechselsystem. Mhm. Früher mussten die Baggerfahrer für jeden Wechsel, wo sie ein anderes Anbaugerät hatten, mussten sie aussteigen, mussten einen Bolzen rausbauen, mussten die Hydraulikschläuche abhängen, mhm. mussten das Ding auf die Seite stellen, das nächste wieder anhängen, Bolzen rein, Hydraulik wieder dran. Und dieses Schnellwechselsystem, der hat eben oben diese Aufnahme dran, wo die Hydraulikschläuche alle dran angebracht sind mit so einer Adapterplatte. Und da geht er einfach hin, klickt sich rein, nimmt das, also der kann innerhalb von 10 Sekunden von Schaufel zu Greifer wechseln. Ja. Also mittlerweile echt feine Sache. Ja. Hier hat man jetzt ein Anbau-Stopfaggregat. Ah, okay. Das mhm. ist jetzt quasi, wenn man nicht eine große Stopfmaschine, wie wir jetzt hier gerade haben, sondern zum Beispiel so einen konventionellen Bereich hat, wo man umgebaut hat und es einfach mal befahrbar machen will, da kann man sich mit so einem Anbaustopfaggregat behelfen. Funktioniert im Prinzip gleich wie bei der großen Stopfmaschine. Ja. Man hat diese Stopfpickel, die in Schotter eintauchen, die dann da drin rumrühren und vibrieren und dadurch das Gleis verdichten. Tauchen die dadurch ein, dass der Bagger quasi seinen Arm ja. nach unten geht oder haben die eine eigene Hydraulik? Nee, der, okay. der geht mit dem ganzen Arm runter, sticht die in Schotter rein. Aber vibrieren tun sie dann trotzdem? Die das vibrieren tun sie trotzdem, selber. Ja. Okay, die haben einen Elektromotor oder genau. irgendwas mit einer, ja, okay. Oder Hydraulikmotor, keine Ahnung. Genau. So, als allererstes haben wir uns den Umbauzug angeguckt. Der war eben gerade noch so im Einsatz. Der hätte eigentlich an dem Tag schon gar nicht mehr da sein sollen. Insofern hatte ich Glück, dass der Umbauzug Verspätung hatte. Und ja, wir sind da einfach mal an dem Zug entlang gelaufen und haben die einzelnen Bestandteile diskutiert. Bevor wir da jetzt uns hier entlang stolpern, ja. ganz wichtig, niemals auf der Schiene festhalten. Weil da fahren die Portalkräne drauf und die achten nicht drauf, was ja. hier außerhalb passiert. Also vielleicht kurz das Hinweis, er zeigt auf die Schiene, die am Zug befestigt ist und auf der Kran hin und her fährt, der die Schwellen vom Zugende zum Zuganfang, zum Umbauort quasi transportiert. Genau. Weil da sind schon die ein oder anderen Finger dabei. Ja, klar. Hier jetzt ein bisschen, wir haben jetzt nur eine schmale Schotterflanke entlang vom Umbauzug. Ein bisschen darauf achten, wo wir hintreten. Hier liegt eine Schiene, die kann jederzeit umkippen. Ja. Da haben wir ein Stück Schwellen ausgehoben, das Ausfädelloch. Ja. Du siehst jetzt quasi die letzten paar Meter vom Umbauzug. Ja. Und einfach ein bisschen aufpassen, wo wir. Genau. Dass hier keiner. Wir stehen jetzt da quasi mehr oder weniger am Anfang des Umbauzugs, sprich an dem Stück, was quasi vorne ist, in Fahrrichtung, mehr oder weniger. Ja, du stehst jetzt quasi an dem Ende vom Zug, wo nachher die Schwellenwagen dranhängen. Also genau, also wir stehen vorne. Nicht der eigentliche Teil vom Umbauzug, sondern einfach nur die Schwellenwagen. Genau. Und die Schwellen, genau, also die Schienen liegen nebendran und die Schwellen liegen auf dem Wagen. Und die Schienen werden wir nachher sehen, quasi rein und rausgefädelt, aber die Schwellen müssen über den Zug mit diesem Portalkranwagen transportiert werden. Genau, die werden im Herzstück vom Umbauzug quasi ausgebaut und werden dann über diese Portalkräne werden die dann hier nach hinten transportiert. Das sieht man jetzt gerade ein, da legt jetzt so eine Lage Schwellen auf die Kanthölzer ab. Ah, der bringt eine ganze Lage auf, also ein ganzes ein paar Meter Gleis sozusagen auf einmal. Genau, die sammeln, die bauen die Schwellen einzeln aus. Die werden dann auf einem Förderband quasi hintere befördert. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Schwellen auf einmal der in seinem Greifer da reinkriegt. Ja. Aber der legt immer eine ganze Lage gleich aus. Und der hat jetzt hier gerade alte Schwellen abgelegt. Ganz schön fix das Teil. Jetzt verstehe ich die Sache mit den Händen. Ja, drum, wie gesagt, und die haben ihre Fahrerkabine auf der anderen Seite, also der sieht uns hier gar nicht. Ja, klar. So, und jetzt, das sind immer zwei Portalkräne und die fahren immer die alten Schwellen hier nach hinten und die neuen Schwellen transportieren sie gleich vorne aufs Förderband zum Einbau. Das heißt, die neuen liegen jetzt quasi aus Fahrrichtung des Zuges näher beim eigentlichen Umbauzug. Genau. Und die alten liegen quasi weiter weg. Genau. Also da gibt es ein richtiges Logistikkonzept, wo welche Dinger nachher liegen. Das müsst ihr euch jetzt aber nachher mal einen Maschinist genauer erzählen. Und hier hinten ein Mann, der verspannt gleich die alten Schwellen. Mhm. Die müssen immer versandfertig gemacht. Die gehen nach Offenburg. In Offenburg werden die abgeladen und dann ein paar Schrotthändler entsorgt. Ja. Und um überhaupt, also so lose, wie die da jetzt drauf liegen, dürfte man gar nicht hier aus dem, also im Baufeld dürfen wir fahren, aber aus dem Baufeld raus müssen sie eben entsprechend versandfertig gemacht werden. Das heißt, die Wagen, die jetzt die alten Schwellen haben, werden nachher abgekoppelt und weggefahren? Genau. Da kommt jetzt nachher eine Lok vorne dran, die koppeln hinten am Umbauzug die Schwellenwagen ab, die Lok zieht die Wagen weg und fährt sie nach Offenburg. Okay, ja. Jo. Würde ich sagen, laufen wir mal ein paar Meter vor. Ja. Wir haben jetzt gar keine Schwellen, sondern nur oben die Kanthölzer runter. Ja. Legt sich auf die alten Schwellen wieder die Kanthölzer drauf, damit er die wieder weiter stapeln kann. Ja. Das sind Stahlschwellen, die hier ausgebaut werden. Ausgebaut werden hier Stahlschwellen. Noch selten. Ja. Aber gibt es noch viele. Okay. Also auf bestimmte Strecken gibt es noch jede Menge davon. Mhm. Okay. Das sind jetzt so normale so Trogschwellen. Ja. Also mit dem ausgebauten Zustand, die haben so. Sind vorne so, die haben so Pratzen dran. Ja, wo die sich quasi verteilen. Genau, um den Querverschiebewiderstand herzustellen. Und dann gibt es auch noch Y-Stahlschwellen. Die haben wir jetzt aber hier nicht. Die sehen aus wie ein Y. Das sind wie ganz normale Doppel-T-Profile zu einem Y zusammengeschweißt. Ja. Und die eben immer gegenseitig angeordnet. Ja. Haben wir jetzt einen Kleineisewagen. Kleineise wird bezeichnet, die ganze Schienenbefestigung vom Gleis. Und Zug kommt wieder, oder Portalkran. Also da werden quasi, die haben unten dran nachher, das sehen wir nachher, da läuft ein Magnetband. Ja. Das kommt hier oben hoch. Sammeln quasi das ganze Kleineis hier unten, sieht man es jetzt gerade unter dem Zug, wird von Arbeitern im Voraus, waren die ganze Schienenbefestigung gelöst, in Gleismitte reingelegt und in der Gleismitte wird es dann über dieses Magnetband aufgesammelt und hier oben auf diesen Kleineisewagen gelagert. Ja. Den laden wir dann nach jeder Schicht mit dem Bagger ab in extra Mulden, wo es dann wieder vom Entsorger im entsorgt wird. Ja. Und da unter dem Wagen, wo dieses Band läuft, da sind jetzt auch zwei Mitarbeiter drin, die da mitlaufen. Im Wagen quasi, in der Maschine sozusagen. Unter diesem einen Teil von der ganzen Maschine laufen jetzt zwei Leute mit. Weil im Voraus wird immer eine, das nennt sich B-Linie, da wird quasi die ganzen Schienenbefestigungen werden gelöst und jede zehnte Schraube wird noch zugelassen. Mhm. Dass quasi noch eine minimale Stabilität da ist, dass man überhaupt mit dem Zug drauf fahren kann. Genau. Ja. Und diese einzelnen Schrauben, die dann noch eben zu sind, die drehen die Leute da drin auf und bauen es aus. Okay. Soll mir nicht glauben, was sich alles automatisieren lässt. Ja, yeah, faszinierend, gell? Ja. Ah ja, und der Wagen wird auch gleich als Ablageplatz für Schwellen mitverwendet. Ja. Und hier vorne auf dem nächsten Wagen sieht man jetzt, da ist dieses Förderband, wo die Schwellen oben drauf gelegt werden. Und von da aus sind die dann im Zulauf, wo sie eingebaut werden. Ja, ja, ja. Da müssen wir jetzt aufpassen, da werden jetzt die Schienen ausgestrahlt. Ja. Der letzte Wagen jetzt hier ganz am Schluss, das sieht aus wie allgemeiner Geräte. Das ist der Gerätewagen. Ja. Da haben die ihre ganzen Werkzeuge drin, wenn mal irgendwas kaputt geht am Zug. Ja. Da haben die sämtliche, also die können von Hydraulikschläuche selber pressen. Also da ist alles drin, was den Zug am Laufen hält, wenn irgendwas kaputt geht. Ja, ja, ja. Und gleichzeitig noch Tankstelle. Ja, ja, genau. Also ja. Der hat da sein eigenes Dieselfass drauf. Ja. Da meine ich, das oberste Priorität, dass der Zug läuft, weil halt Gleissperrungszeit wahrscheinlich zu vermeiden ist. Genau, ja. Was wir jetzt hier im Nachgang, übrigens, da kommt schon die Stopfmaschine. Ja. Die fährt jetzt hier zwar nur durch. Und was man hier jetzt im Nachgang sieht, unten hier sieht man die vier Leute mit Schraubmaschinen. Ja. Die laufen jetzt quasi hinterher. Im Moment liegen nur die Schwellen auf dem Schotterbett und die neue Schiene drauf. Ja. Und diese Schienenbefestigungen hier, die sind jetzt noch offen. Und die Leute gehen jetzt her, drehen diese Klammern rum. Um, dass sie die Schiene umklammern? Genau, und dann drehen sie die Schrauben zu. Okay. Sodass das Gleis fertig montiert ist. Und erst im Nachgang kommt dann der Bagger und zieht den ganzen Schotter hier rein, beziehungsweise der Schotterpflug von der Schotterpflug, genau, ja. Aber das ist schon so eine Art Akkuschrauber, also die müssen nicht von Hand da drehen, oder müssen die wirklich von Hand die Schrauben anziehen? Nee. Okay. Das sind Pressluft oder irgendwas. Die können nachher ein Stück hintere laufen, ja. Nee, auch nicht Pressluft, das sind ganz normale Diesel- oder benzinbetriebene Schraubmaschinen. Okay. Die mit einem bestimmten Drehmoment die Schrauben anziehen. Okay. ZWs einsammeln. Was für Dinger? ZW, das sind die kleinen Kunststoffplättchen, die man hier sieht. Ja. ZW ist die Abkürzung für Zwischenlagen. Das sieht man jetzt hier. Die Dämpfer. Genau. Ja. Da sind diese ZWs drin. Ja. Das sind quasi zwischen Schiene und Schwelle, damit die Metall nie auf dem Beton aufgehen. Ja. Ja, ja. Das sind eigentlich so, das hier sind die Winkelführungsplatten. Dass die Schiene auch nicht irgendwie da verdreht drin liegt, sondern dass sie schön im 90-Grad-Winkel da drin liegt. Und drunter sind eben diese ZWs. Ja. Und so sieht jetzt die Schienenbefestigung im montierten Zustand aus. Also da sind jetzt die Klammern quasi rumgedreht, reingeschoben und dann zugeschraubt. Ja. Das hier ist jetzt so das Herzstück. Ja. Und du siehst jetzt quasi die alte, recht dunkle Schiene. Die liegt ja hier vorne, wo der vordere Teil, wo die Schwellenmarken draufstehen, die stehen noch auf der alten Schiene. Ja. Und in dem Teil hier spreizt er jetzt die alte Schiene raus. Nach oben und raus oben quasi. Raus. Und die neue Schiene, die schon draußen nebendran lag, die spreizt jetzt hier rein. Das sieht jetzt aus wie zwei große Schlangen. Ja. Das sieht man auch mal, wie eine lange Schiene plötzlich wieder elastisch echt wird. Krass, ja. Also unvorstellbar. Wer das noch nie gesehen hat, wenn man hier an der alten Schiene entlang guckt, die liegt da oben wie eine, wie die Kinder da haben, diese Gummizungen da. Gummibärler da, ja, genau. Ja. Also der spreizt jetzt hier aus, da wieder ein. Und hier hinten legt er jetzt, drum sitzt jetzt da der Mann drin. Die steuern die Einheit hier vorne, mit der die, mit den Zangen kann er die Schiene ausrichten und setzt sie dann genau wieder auf den Schwellner. Fein macht es, danach hat er Stockverkehr im Endeffekt. Genau. Aber er muss ja jetzt erstmal gucken, dass die Schiene wieder hier zwischen die Schrauben reinpasst. Er richtet sie quasi mittig auf die Schwellen aus, damit es festschrauben kann, und der Stopfer verschiebt nachher die ganzen Schwellen. Ja. Okay, klar. Ja. Also die Stopfmaschine, das hier ist jetzt in sich ein starres Paket. Ja. Der kann jetzt nur dieses ganze Paket nach links und rechts oder oben und unten. Ja, ja, ja. Und so macht er halt, es sieht ja jetzt schon relativ gerade aus. Aber. Ja. Und im Prinzip stellt der dieses Herzstück, wo wir gerade geredet haben, dass das alte Gleis ausfädelt und das neue einfädelt, ist quasi eine Art Brücke, weil an der Stelle in der Mitte gibt es kein Gleis, das belastbar wäre. Und da werden auch die Schwellen ausgetauscht. Genau. Und hier sieht man jetzt, wie die Schwellen von dem Förderband oben, die Neuschwellen laufen hier oben runter und werden hier dann, jetzt steht er gerade, jetzt sieht man es nicht. Ja. Aber die kommen jetzt hier oben runter, werden ins Schotterbett gelegt und mit diesen Zangen werden sie dann immer noch ein Stück mitgezogen, sodass sie wieder auf unserem Schwellenabstand. Wir fahren, haben hier 60 cm Schwellenabstand. Und hier irgendwie gemessen dann. Genau. So. Ja. Jetzt zieht er die wieder mit, bis er auf Abstand liegt, dann fährt der Dinger wieder hoch. Ja. Und die alten werden mit irgendwelchen Greifern halt rausgezogen. Die alten, das sehen wir jetzt hier vor. Da läuft jetzt da unten quasi dieses Schwert unten rein und holt die alten Schwellen raus. Ja. Also es macht jetzt halt dementsprechend Lärm, weil es Stahlschwellen sind. Ja. Wenn es Betonschwellen sind, geht es relativ ruhig. So. Und hier hat es dann auch so ein Rechen, der Gott und Pflug, der den Schotter dann auch wegtut. Ja, der Pflug, der schiebt uns jetzt quasi den alten Schotter zur Seite und stellt erstmal einen Plan umher, wo wir die Schwellen überhaupt drauflegen können. Ja, ja. Und er beobachtet quasi den Schwellenaustausch. Ja, er steuert die ganze Einheit hier, die Schwellen auslegt. Ja. Also es sind jede Menge Hydraulikventile drin und Steuereinheiten, die das halt am Leben halten. Ja, ja. Und der eine Posten, wo wir vorher gesagt haben, sammelt jetzt diese ganzen ZWs, die bleiben oft unten an der Schiene dran kleben. Wenn der die Schiene hochhebt, dann kleben die da dran und fallen halt hier in den Schotter rein und die sammeln wir dann raus, damit das getrennt entsorgt werden kann. Ja, naja, klar. Und im Nachgang kommt eben dann der Bagger oder der Schotterpflug, der zieht den Schotter wieder rein. Dann kommt die Reinigungsmaschine, die reinigt den verdreckten Schotter. Und zum Schluss dann die Stopfmaschine, die ist dann wieder. Ja. Jetzt hat er nur noch ein paar Meter, dann muss er ausfädeln, dann ist er fertig. Also er hängt jetzt hier schon mal die Schienenziehschuhe ein langsam, weil wenn wir nachher ans Ausfädelloch kommen, hat er irgendwann diese Schiene auf und die würde dann so rausspringen, dass wir hier leicht in Gefahr wären. Ja. Wir sind dann ein paar Meter weiter Richtung hinter den Zug gelaufen, wo die Schienen festgeschraubt werden. Da siehst du jetzt der erste Mann, der dreht die Schrauben auf. Der, der hinter ihm drückt dann mit dem Fuß einfach die Spannklemme auf den Schienenfuß drauf. Und der, wo mit der Schraubmaschine hinterherläuft, der dreht sie wieder zu. Das ist unglaublich, für was es alles Spezialmaschinen gibt. Witzig. Ja, das wäre jetzt wieder schwierig ohne Bild zum Beschreiben, aber... Ja gut, es sieht im Prinzip aus wie so ein... Man kennt doch diese Schneepflüge, die so motorbetrieben, die man im Wind in der Gegend rumschiebt. Und so ein Teil hat halt statt einen Schneepflug, hat halt einen Motor mit einem Schraubgewinde dran. Im Prinzip wie eine benzinbetriebene Schraubmaschine. Ja, genau. Da vorne noch ein Motor dran, ein Getriebe, wo man eben das Drehmoment noch einschränkt. Ja. Wir laufen jetzt hier gerade über fertig neu verlegte Schwellen und Schienen. Und ich hatte gerade die Frage gestellt, warum der Schotterpflug, der jetzt hier vorbeikommt, das Schotter nicht hier reinpflügt. Und daraufhin war dann ein Kommentar, muss erstmal noch reinigen. Also das fehlt jetzt noch. Genau, also wir laufen jetzt gerade noch auf dem zwar fertig montierten Gleis, aber der alte Schotter liegt noch drunter. Und jetzt als allererstes kommen jetzt unsere Schlosser durch. Die brennen diese alten Schienen wieder auf 8 Meter Stücke, die wir ausgebaut haben. Die werden dann erstmal weggefahren. Ja. Und wenn die weg sind, dann kommt der Bagger, zieht den Schotter hier rein ins Gleis, in die Gleismitte und an den Rand, damit die Reinigungsmaschine, die ab morgen hier durchfahren wird, die hat eine bestimmte Breite. Und wenn der wenn der Schotter jetzt hier zu weit draußen liegt, dann kriegt es ihn nicht mehr. Darum müssen wir das ein bisschen reinziehen, damit er auch wirklich den ganzen Schotter mit reinigt. Ja. So, und wenn, dann fährt die hier durch, reinigt den Schotter, legt ihn hinten direkt wieder ab. Und wenn das passiert ist, dann kommt nochmal hier das Gespann Schotterpflug und Stoffmaschine ja. und dann wird das Kreis gestopft. Ja. Falls irgendwelche Hörer irgendwo an so einem Gleisbauzug vorbeikommen und sich das mal angucken wollen, ist das grundsätzlich arg verpönt oder ist das schon okay, solange man aufpasst und mit Leuten redet? Also in Abschnitte, wo man jetzt wie vorher, wo man von der Straße gut hinsieht oder so, erstmal gar kein Problem. Im Gleis absolutes No-Go. Okay. Also hat absolut niemand was verloren, der nicht zur Baufirma ist, ein gesperrtes Gleis. Ja. Nicht umsonst musstest du vorher eine Sicherheitsunterweisung unterschreiben. Ja. Also Sicherheit ist immer noch ein ganz großes Thema. Ja. Darum rennt bei uns firmenintern ist die Warnklasse 3 vorgeschrieben. Das ist im Gleisbau nicht prinzipiell per Gesetz vorgeschrieben, aber wir schreiben das vor. Heißt Leuchtkittel? Das heißt bei uns sogar Hose plus Jacke und das hat dann eine bestimmte Quadratmeterzahl, was leuchten muss und was reflektieren muss. Also. Ja. Und da hat absolut niemand was im Gleis verloren, der die Klamotten nicht trägt. Also und an der Bahnübergängen, auch nicht Bahnhöfen, kein Problem. Also überall, wo man problemlos rankommt und einfach so zuschauen kann, gibt ein paar Stellen am Bahnübergang, da kann man sogar mal direkt mit den Leuten reden. Aber an Stellen wie hier, da hat absolut niemand die Böschung hochzukrabbeln. Und also das ist einfach zu gefährlich. Hast du vorher gesehen, wenn man da entlangläuft, wenn da was passiert, dann kommt man in Teufelsküche. Ja. So, das war's dann erstmal zum Umbauzug. Und wir sind dann einmal an den anderen Bauabschnitt gefahren und haben uns da dann von hinten, also quasi entlang der Arbeitsrichtung, dem Reinigungszug, dem Schotterreinigungszug, der Schotterreinigungsmaschine genähert. Also wir laufen jetzt hier entlang zwischen Abschnitt Haslach und Hausach. Rechts von uns ist das bereits fertig gereinigte Gleis. Plus das ganz helle, was du jetzt hier siehst, das ist noch Neuschotter, der zusätzlich abgeladen worden ist. Okay. Den man quasi durch das Stopfen wird das Gleis wieder angehoben. Das heißt, der Schotter fällt zwischen die Schwellenfächer. Und dementsprechend brauchst du immer ein bisschen Neuschotter zum Nachgeben. Das ist jetzt der Unterschied zwischen Neuschotter und gereinigter Schotter. Ja, der eine ist quasi schwarz und der andere ist hellgrau. Genau. Also wir kommen jetzt gerade von hinten auf die Reinigungsmaschine zu. Wir bewegen uns jetzt einfach mit der Arbeitsrichtung, mit der Maschine mit und ich versuche mal die verschiedenen Maschinenteile zu erklären. Genau. Das, was hier ganz zum Schluss hinten dran hängt, ist das Klärbecken. Die Maschine hat ein separates, ein komplettes Modul, das nennt sich eine Wascheinheit. Also in unserem Fall, auf den Abschnitt hier, wird der Schotter nur gereinigt. Das heißt, er wird nur gesiebt und nachgebrochen. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, das wird dann im Abschnitt Gengenbach-Biberach so passieren, da wird er noch gewaschen. Und für dieses Waschen hat er hier zwei große Wassertanks. Hat hier hinten ein Klärbecken, wo diese Feinteile und die ganzen Sachen, wo da runtergeschlemmt werden, hat er hier extra ein Klärbecken. Und vorne ist dann diese Wascheinheit an sich, da gehen die in wie so eine große Trommel rein, wo das gewaschen wird, der Schotter. Das passiert jetzt hier aber nicht, die ist gerade inaktiv, darum ist sie noch relativ ruhig. Okay. Und wenn wir jetzt weiter vorgehen, die ganze Reinigungsmaschine besteht eigentlich aus vielen, vielen Bändern, so Laufbänder. Und da, wo jetzt die ganzen Leute stehen, das sind, die sieht aus wie zwei so Fühler oder so, die links und rechts in Schotter runtergehen. Und unten ist dann diese Räumkette. Die geht quasi um das unter dem Gleis durch, räumt den ganzen Schotter links oder rechts raus und dann geht er in diese Fühler, in diese Aufnehmer rein. Da muss man sich jetzt vorstellen, für den wird ein Einfädelloch gemacht, wo er seine Kette reinsetzen kann. Und die Kette, die fährt dann unter der Schwelle durch. Und die Kette räumt immer links rum, gegen den Uhrzeigersinn. Und die räumt quasi den Schotter raus. Und der Schotter läuft dann über diese Fühler auf einem Laufband, Förderband hoch. Und läuft dann oben über der ganzen Maschine, über Förderbänder in die ganzen Einheiten rein. Okay, und die sind dann weiter vorne jeweils. Genau, das läuft jetzt alles Richtung vorne. Bis dann der gereinigte Schotter wieder auf einem extra Förderband zurückläuft und hinten wieder eingebracht wird. Und die gereinigten Feinteile, die laufen komplett nach ganz vorne Das sind dann in unserem Fall sind glaube ich 12 Wagen dran. Das sind MFS-Wagen, nennen die sich. Da wird der ganze Dreck reingebunkert und die werden dann von der Lok immer abgezogen, auf der Lagerfläche abgeladen und so läuft das Spiel dann immer. Und wahrscheinlich dann teuer entsorgt, sage ich jetzt mal. Das ist hochbelastetes Material, ja. Genau. Also das wird aber, der Entsorger ist von der Bahn, da haben wir keine Aktien drin. Okay. Jetzt würde ich sagen, laufen wir mal ein Stück weiter vor, solange bis der Lärm unerträglich wird. Ja, genau. Hier mal ein kleiner Eindruck von dem Lärm. Willst du dich kurz vorstellen, dass die Hörer wissen, wer redet? Ja, ich bin der Mario von der Reinigungsmaschine von der RM95-800 von der Firma MGW. Und dein Job ist hier Chef, oder? Ja, ich bin der erste Maschinist von der Reinigungsmaschine mit dem Personal hier. Ja, wie ihr sagt, wir sind jetzt hier auf der Strecke von Haslach nach Hausach und bearbeiten das Streckengleis, den Schotter. Ja. Aufgabe ist eigentlich so, nach circa 30 Jahren, sage ich mal, muss die Bettung, also der Schotter, aufgenommen werden, gereinigt werden von den Verunreinigungen, die im Laufe der Jahre sich da reinsetzen und Abrieb von Bremsen und sowas alles. Damit dann später das Wasser wieder besser ablaufen kann und die Dynamik hergestellt ist von dem Gleis, dass das alles wieder funktioniert, wenn die Züge fahren. Ja. Ist unsere Aufgabe. Und vom Prinzip her haben wir ja vorhin schon besprochen, wie das funktioniert. Es gibt diese Kette, die das Gleis, die das Schotter quasi auf die Seite rausschiebt und dann wird es auf der Seite mit diesen beiden Armen aufgenommen. Ja, es wird unter der Schiene, also unter dem Schienenstrang, unter den Schwellen, wird eine Räumkette eingebaut. Und damit wird der Schotter aufgenommen unterm Gleis und wird hochtransportiert. Die Maschine besteht, also das wird ja über Bänder nach vorne transportiert. Es geht erst in einen Vorabscheider. Das heißt, da sind Fingersegmente und die lösen erstmal den Schotter von groben Verunreinigungen und Kleinteile. Wird sozusagen vorgesiebt. Dann geht es von dem Sieb geht es weiter. Dann kann man umstellen. Man kann es durch eine Prallmühle schicken. Das heißt, einen Brecher. Da wird der Schotter wieder angespitzt. Ja, damit der nachher besser griffig ist, sich besser zusammensteckt. Und dann geht es weiter, wieder über Förderbänder hoch zu einer Doppelsiebanlage. Dort in dieser Doppelsiebanlage wird nochmal endgültig ausgesiebt. Also wird das, was zu klein ist, durch das Brechen entsorgt. Ja, was zu klein ist und alles, auch eben nochmal sozusagen eine Endreinigung gemacht, weil der Vorabscheider eben das nicht alles schafft. Und dann kommt von der Doppelsiebanlage der gereinigte Schotter, wird zurückgeführt über Bänder und hinter der Maschine wieder eingebaut. In der Maschine, aber hinter der Stelle? Hinter der Räumkette wird es wieder eingebaut, der gereinigte Schotter und der auf gewisse Größe gebracht wurde und damit das Gleis wieder liegt. Und eben der Abraum geht weiter vor, da sind dann im Schnitt immer 8 bis 10 so eine Bunkerwagen, die sich MFS 100 nennen. Und dort wird der Abraum und das Überkorn, was zu groß ist, wird dort alles gesammelt und an irgendeiner Depotstelle dann entladen. Ja. Und genauso wie auch der Gleisumbauzug gibt es ja dann quasi ein Stück Gleis, wo kein Schotter drunter ist, wo quasi das Gleis in der Luft hängt und da auch wird halt von dem Reinigungszug irgendwie gehalten durch irgendwelche. Genau. Da hat es die Zange. Und die Zange hat die Aufgabe, das Gleis zu halten, weil eben kein Schotter unter ist, oder anzuheben, je nachdem, wie das Gleis im Vorfeld liegt. Oder wenn ein Hindernis ist, dann muss der ganze Schienenstrang angehoben werden. Ja. Das macht diese Zange dazwischen. Ja. Diese Maschine hat noch die Besonderheit, diese Maschine kann noch Schotter waschen. Ja. Die hat noch ein extra Modul. Wenn das der Bedarf da ist oder das wird gefordert, dann braucht man den, wenn der Schotter sehr stark verunreinigt ist durch Lehm oder so, der lässt sich nicht mehr reinigen mechanisch, also nicht mehr absieben, dann kann man den Schotter mit Hochdruck wird der mit Hochdruck gereinigt, also gewaschen. Es wird erst mechanisch gereinigt und auf der Rückführung zum Einbau geht es durch eine Waschanlage mit, ja, kann man mit 150, 180 Bar waschen mit Hochdruck. Und dann wird der gereinigte Schotter, wird dann, der komplett ganz sauber ist, wird dann wieder eingebaut. So wie eben der andere mechanische gereinigte Schotter. Ja. Im Prinzip arbeitet die Maschine ja auch kontinuierlich. Jetzt steht sie aber gerade. Ja. Warum? Ja, wie wir sehen, haben wir ja nur hier das Problem, dass wir eben diese großen Feldsteine hier haben. Und diese großen Feldsteine, die kriegt die Kette, also die kommt, passt nicht durch die Rinne durch. Ja. Das würde nicht durchpassen. Und das Problem besteht dann auch, diese großen, schweren Steine müssen ja immer von Band zu Band. Ja. Und die machen dann die Bänder kaputt, verklemmen sich irgendwo und dann kann man Pech haben. Band reißt auf oder verbiegt sich alles. Und da ist jetzt hier natürlich ein großes Problem, dass wir eben diese Steine sehr viele haben und dadurch die eben manuell per Hand raussammeln müssen. Wir haben vorhin so drüber gewitzelt, dass es ja nicht der Bahn vorgeschriebenen Korngröße entspricht. Wo kommen die her? Ja, die werden, denke ich mal, vom Frühjahr mal irgendwann eingebaut sein. Die Frage ist, früher wurde manchmal Packlager eingebaut, wenn der Untergrund nicht weiches oder nicht richtig festes für so ein Gleis. Dann wurde früher eben mit so eine Feldsteine wurde wie eine Straße gebaut. Okay, also die alles wurden da schon mit Absicht wurde dann so eingesetzt. Okay. Dann wurde das Gleis aufgebaut und Schotter aufgefüllt und dann das eine bessere Festigkeit besteht also auf dem Bahndamm quasi. Ja, sagen wir mal so, dass der Bahndamm stabiler ist. Ja. Und ist aber heute eigentlich nicht mehr so, wird nicht mehr so gemacht und ja, nun sind die noch immer noch drinne von. Ja, 1800 halt Norbert. Uns bremst es natürlich sehr doll aus. Ja. Wir fahren ja sonst, wenn wir kontinuierlich fahren, im Schnitt 250, 270 Meter. Pro Stunde? Pro Stunde und rein in den Schotter. Ja, und hier ist natürlich in dem Abschnitt im Gebirge nur ein bisschen schwieriger. Ja, Gebirge. Ja, naja, wir sind im Bergland. Verglichen mit Berlin. Ja, das ist richtig. Genau. Aber wir sehen ja schon Berge. Ja, genau. Die Maschine kann auch von hinten, wenn jetzt viel gereinigt wird, gibt es auch noch die Option, wenn jetzt viel Kleinschotter ist oder was ja im Laufe der Jahre kaputt geht, durch die Züge, der Druck und alles und wenn viel Dreck drin ist, dann kann man auch in der Maschine von hinten Neuschotter zuführen, der gleich beim Bearbeiten mit eingebaut wird und eingemischt wird. Ja, das ist dann von hinten im Trichter und das wird dann nach vorne geführt. Auch wieder zu da, wo der mechanisch gereinigte Schotter reinkommt. Ja. Und das wird dann vermischt. Da kann man dann punktuell neue Schotter zugeben, wenn es zu wenig ist, damit die Stopfmaschine, die dann hinter dieser Maschine fährt, um das Gleis wieder in der richtigen Lage hinzubringen und zu stopfen, ja, dass dann wieder genug Material da ist, um das unterzustopfen unter dem Gleis. Ja, genau, das war mir gerade noch aufgefallen. Also man sieht natürlich schon, wenn man das so anguckt, wie der Schotter eingebracht wird, das ist dann einfach ein lockerer Haufen. Genau. Der fliegt einfach zwischen den Schwellen durch und da ist dann schon ganz offensichtlich, dass man das verdichten muss und dass man das stopfen muss. Genau. Also das ist schon deutlich sichtbar. Um nachher einen Zug richtig zu fahren in gewissen Geschwindigkeiten, ich sage mal 120 zum Beispiel, dafür ist die Gleislage nicht ausgelegt. Ja, klar. Weil es ist alles noch lose, ist auch nicht sehr so unbedingt gerade, je nachdem. Ja. Wie gesagt, durch Hindernisse muss man ja auch manchmal verschieben das Gleis, damit man durchkommt und so. Ja. Dafür macht die Stopfmaschine das nachher wieder per Computer auf Millimeter genau. Ja. Der Zug wird oder die Maschine wird gefahren von dem Mensch, der auch da unten drin sitzt und quasi den Reinigungsvorgang. Genau. Der ist der Maschinist ist der Kettenfahrer sozusagen. Der sitzt in der Arbeitskabine, bedient diese Räumkette, die unter dem Gleis diesen Schotter aufnimmt und bedient sozusagen die Bänder in dieser Automatik. Also es ist da viel Automatik bei, aber er bedient es und überwacht es. Ja. Und dann ist der zweite Mann, der etwas hinten steht, der ist mit einem wichtigsten, der bedient die Zange 2, die sogenannte. Der ist dafür da, der bringt den Schotter ja ein und verteilt den Schotter, so dass die Gleislage auch gegeben ist. Das ist also auch in so einer Kabine da unten drin? Nein, der steht draußen nebenher, hat sein Pult und muss eben den Schotter so verteilen, dass es auch vernünftig aussieht und dass für die Stopfmaschine eine gewisse Hebung da ist. Also, dass das dann nicht zu tief abgelegt wird oder zu hoch. Es darf ja nicht zu hoch. Eine Stopfmaschine stopft im Schnitt, sagen wir mal, zwischen 70 und 100 Millimeter braucht die Stopfmaschine, um es hochzustopfen, um 3 Gänge zu stopfen. Okay. Und so ungefähr müssen wir ablegen. Okay, das heißt, der circa. Kann quasi den, im Endeffekt steuert der den, die Menge an Schotter pro Zeit, die da reinfällt. Das steuert er nicht, die Menge steuert er eigentlich nicht, weil das ist ja die Menge, was die Räumkette aufnimmt und durchgesiebt wird, was zurückkommt. Ja. Aber er steuert die. Er hat mit der Zange, kann das Gleis anheben und kann es runterdrücken. Ach so, okay. Und wenn er es jetzt grob genau, aus. Wenn er es jetzt richtig hochreißt und lässt den Schotter da einlaufen, dann haben wir einen Buckel und dann würden wir zu hoch sein. Okay. Oder wir könnten es mit Gewalt runterdrücken oder den Schotter außen einfach weglaufen lassen. Ja, okay. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um da zu agieren und da... Rotiert ihr auch durch mit eurem Personal? Gibt es wie beim Umbauzug, dass von euch jeder jeden Posten besetzen kann? Das ist nicht ganz so, weil der Kettenfahrer... Da haben wir leider zurzeit nur 2 Leute, die das jetzt komplett bedienen können. Das sind im Moment nur 2 und wenn wir umschichtig arbeiten, also das heißt ja 24 Stunden hintereinander, dann ist das immer so in der Schicht einer, in der anderen. Ja. Das andere ist dann meistens eigentlich so, solange das in der Automatik alles läuft und alles in Ordnung ist, ist das mehr so Überwachungsaufgaben. Ja. Ob was klemmt, ob irgendwo was sich staut und. Ist also das kann dann, also sag ich mal, da ist dann jeder da. Die wissen alle, wie die Maschine funktioniert und worauf zu achten ist. Ja. Und wie gesagt, man sieht ja dann, man steht, heute haben sie nur viel zu tun mit Steine raussammeln. Also diese, wie wir schon gesagt haben, händisch alles da rauszunehmen. Ja. Aber die Hauptaufgabe ist der Kettenfahrer. Und dann ist ja da vorne noch eine orangene Wächte irgendwo bei dem Reinigungszeug. Da wird einer rumstehen und die Maschine irgendwie überwachen, denke ich mal. Ganz vorne an der Spitze? Ja, der ist dafür da, dass das Sieb überwacht werden muss ein bisschen. Also man kann das Sieb im Bogen stellen, neigen. Man kann dann, es macht es eigentlich automatisch, aber man kann auch noch Korrekturwerte einstellen und es anders neigen, so wie man es haben möchte. Und er überwacht den Abraumfluss in diese Bunkerwagen, vorne, also sozusagen da vorne alles in Ordnung ist. Da ja die Maschine 150 Meter lang ist, so wie sie jetzt da steht, ohne das Waschmodul, sind es 115 Meter und es ist natürlich schwierig, wenn einer hier hinten steht, um nach vorne zu gucken, ob was nicht in Ordnung ist. Sind insgesamt so 6 Leute auf der Maschine, wenn ich das richtig sehe, so ungefähr? Ja, im Schnitt 5, 6. Okay. Ja. Und wenn wir waschen, dann müssen eigentlich 1, 2 mehr, weil dieses Waschmodul muss auch durch 2 Mann bedient werden. Wo lernt man sowas? Ich war bei Plasse und Teurer, da gibt es ja für die Stopfmaschine gibt's einen Simulator, wo man wo ich es geschafft habe, Schwellen zu ruinieren, weil ich die Schwelle gestopft habe. Und das. Ja. Also ich sage mal so, wir wurden mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Okay. Man hat in gewisser Weise Ahnung vom Gleisbau oder man lernt es denn. Ja. Die meisten haben eigentlich Beruf, Schlosser, Elektriker, so was eigentlich auch gebraucht wird, viel auf der Maschine. Und Schweißer und so, weil es ist ja sehr verschleißfreundlich. Und das andere, das ist im Laufe der Jahre, also unsere Kettenfahrer haben sich jetzt im Laufe der Jahre angenommen. Okay. Die fingen mit einer kleinen Maschine an, die jetzt nicht computergesteuert ist und nicht so viele Technik hat wie heutzutage. Ja. Und da haben sie erstmal Grundkenntnisse erworben. Ja, und jetzt so Stück für Stück. Wir haben einen kleinen Lehrgang bei Plasser gehabt. Da wurde uns die Maschine vorgeführt, als die neu war. Ja. Einige Sachen erklärt. Und in der ersten Zeit ist auch immer ein Monteur von Plasser war uns beigestanden, der dann guckt und sagt, oder was war denn, wenn man was falsch macht oder auf was wir achten müssen und so. Und jetzt ist das eingespieltes Team und ist alles in Ordnung. Läuft gut. Was habe ich vergessen zu fragen? Eigentlich ist, wie gesagt, soweit ist eigentlich von der Maschine, gibt es eigentlich so... Nur diese Besonderheiten von der Reinigungsmaschine, dass sie eine Prallmühle hat, einen Vorabscheider, dass sie waschen kann und Neuschotter zuführen kann. Das sind, also es gibt etliche Maschinen in Deutschland, die das nicht können. Okay. Auch ältere Modelle. Ja. Aber einen Metallabscheider habt ihr auch. Und einen Metallabscheider. Also wir haben einen Eisenabscheider, noch ein Magnetband. Magnetisch, das ist so ein Dauermagnet, der sich dreht. Und der Schotter, der vorbeiläuft, also von dem Abraum, alles was Metall. Teile sind Kleineisen, was vom Frühjahr ist abgefallen. Ja. Das nimmt er auf und sammelt es in einen Behälter, das dann wieder zum Recycling gemacht werden kann für Ganz China. Ganz grob, wie viel eurer Arbeitszeit verbringt ihr, also wie oft geht da irgendwas, also du sagst, ich wollte verschleißfreudig, wie oft geht da was kaputt oder muss man da irgendwas wieder hinflicken? Ich meine, was muss man sich da vorstellen? So wie jetzt hier bei dieser Baustelle ist natürlich sehr verschleißintensiv diese Räumkette. Man hat es ja gesehen, wenn sie da gegen die großen Felsen fährt und alles, dass der Verschleiß von diesen Platten und der Kette enorm groß ist. Im Grunde genommen ist eigentlich zu sagen, dass wenn wir diese Baustelle hier hat eine Länge, glaube ich, von 14 Kilometern, dann ist das eigentlich schon so, dass nach 14 Kilometern schon zwei Tage man schon wieder Reparatur machen kann und machen muss. Also sprich viel Schweißen, weil dieses Metall reibt sich ja ab durch den Schotter, durch den Fluss und da muss viel angeschweißt werden, neu aufgeschweißt werden. Von der anderen Sache, Hydraulik, Elektrik, sage ich immer toi toi toi, geht es. Und man muss ein ganzes Jahr durchhalten, mehr oder weniger, und geht dann im Winter in eine Werkstatt und dann wird eigentlich komplett neue Bänder und sowas alles gemacht. Und ihr repariert das alles selber? Ihr habt ja kleine Werkstatt dabei und so, Schweißbrenner, Flex, was man so braucht? Ja, also diese Grundmittel an Werkzeug, Brennzeug, Schweißzeug, sowas, das muss man da haben. Ersatzteile muss man mit haben. Ja. Also man muss diverse Platten haben und Material, um sich in der Not helfen zu können, dass es auch mal schnell geht, weil ja die Maschine auch sehr teuer ist, dass die jetzt hier nicht stundenlang irgendwo im Gleis steht und es geht nicht vorwärts. Ja. Also bei so einer normalen Sachen, da muss man auch schon mal ein, zwei Stunden ans Bein binden und mal was schweißen, bevor der Schaden größer wird. Ja gut, okay, dann Dankeschön. Alles klar, dann werden wir weiter Steine sammeln. Genau, viel Spaß. Jo, danke. Alles klar. Dankeschön. So, von der Reinigungsmaschine sind wir dann weiter gelaufen zum nächsten Bestandteil der gesamten, Maschinenkette, und zwar dem Schotterpflug. Also das Gerät, die Lok, das Fahrzeug, mit dem sich der Schotter im Gleis hin und her schieben, formen und so weiter lässt. Da haben wir dann mit dem Fahrer oder Maschinist gesprochen. Ja genau, dann sag doch mal kurz, wer du bist und was du hier tust. Ich bin der Herr Sandler, bin der Schotterpflugfahrer. Schotterpflug heißt? Planiermaschine, Schotterplaniermaschine. Profiliere, Schotter einfüllen nach der Stopfmaschine, mit der Vollmacher profilieren. Wir haben jetzt ja gerade gesehen, dass die Reinigungsmaschine quasi frisch gereinigten Schotter wieder zwischen die Schwellen geschmissen hat, locker. Und auch jede Menge Zeug nebendran. Und sozusagen im ersten Schritt formst du das erstmal. Formstopfe, jetzt haben wir das erstmal. Weil der nette Ibral alles voll gemacht hat. Haben wir erstmal drin, wird es alles verfüllt. Okay, also gleichmäßig verteilt. Ja, das gleichmäßig verteilt, das gleichmäßig voll ist alles. Jetzt misst er das auf. Mit dem eben Sat, wird das alles schön gemessen. Ja. Dann kommt die Stopfmaschine und das Sat wieder zurück. Dann fangen die zum Stopfen an. Ja, dadurch wird es also quasi heben, richtig verdichten. Genau. Ne? Da verschwindet dann wieder ein bisschen was. Dann verschwindet wieder Schotter. Ja. Den Schotter durch wieder nachfüllen. Okay. Zum Teil, wo er fällt, ein bisschen Benzin aufladen. Das heißt, ihr fahrt quasi mehr oder weniger hin und her? Wir fahren hin und her, ja. Okay. Das macht die Maschine. Ja. Wieso hat gerade die gesamte Maschine gewackelt, wie so ein Hund, der sich schüttelt, wenn er nass ist? Weil ich jetzt beim Rückwärtsfahren die Stellung gehabt habe. Die Flüge, wo unten drin sind, sind die Schultern dann so gespannt, dass wenn die Rückwärtsfahrt der Schotter rechts und links losdrückt wird. Okay. Jetzt brauche ich das auch wieder andersrum, sonst schützt hier der ganze Schotter der Stauer. Ja. Jetzt brauche ich die Spitze nach vorne. Ja. Und? Weil dementsprechend im Bogen, wenn du hast, kannst du den Schotter jetzt von mir aus von links nach rechts rüber oder von rechts nach links rüber, so kannst du die Schilderstelle und kannst du das variieren. Ja, wie so ein Gerade auf der Straße eigentlich, der aus einem das geht halt nur, wenn sie leer sind, dann musst du ein bisschen hochfahren, verriegeln, abschütteln und dann kannst du. Ach so, und das Gewackel war das Abschütteln von dem ganzen. Das war das. Aha. Das sind die Flüge unter drin, wenn die Verriegel drin sind. Okay. Normal machen wir so, beim ersten Stoffgang schrauben wir beim HV, dass du einigermaßen die Kante gleich passt. Die auf der Seite, die Schräge. Die Schräge und das, was drin sein muss. Ja. Schauen wir, dass das Grundprofil mal drin ist. Wenn es einigermaßen von der Hebung her passt, wenn es noch die Hebung hat, so Durchweg mit 100 und das passt dann gleichmäßig, kannst du den Schotter schön verziehen und denken, wenn du noch die Dinger hast, das 100 und 180, muss dann mehr Stoff vermissen, muss dann wieder Schotter abgeladen werden. Aber die Grundregel ist, dass du zuerst einmal schaust, dass du mal ein Profil reinbringst. Ja. Dass es erstmal gut aussieht, bevor man es präzise vermisst. Dass du nachher, dass du beim zweiten, beim dritten Mal nicht mehr so verlaubert hast. Ja. Machst beim ersten Mal ein bisschen mehr Arbeit. Und beim zweiten und dritten Mal vom Schotterablader, wenn es einigermaßen klappt. Was nicht immer der Fall ist, weil Schotterablader ist eine Kunst. Das kennen die wenigsten. Aber wenn es einigermaßen klappt vom Schotterablader, kannst du den dementsprechend verziehen. Also du kannst mit der Maschine schon immer mal Löcher, wo mit 20, 30 Metern hast, das kannst du schon verziehen. Okay. Schotter vorschieben oder so, das geht schon mit der Maschine. gilt, ist das hier eine Lok? Also will sagen, darf das Ding eigenständig auf dem Gleis fahren oder gilt das? Also ist nicht nur, also okay, der hat maximal 100 km/h. Und du bist dann ein Lokführer? Ja, so. Okay. Triebfahrzeugführer. Ja, so heißt es richtig, genau. Weil zum Bedienen der Maschine in der Baustelle muss man da Lokführer sein? Weil man ja eigentlich nicht, also ich meine... Normal, ja, das ist jetzt so eine Grauzone. Das ist jetzt Baugleis, das ist hinten vorne abgehängt. Da darfst du normalerweise... Das ist unter der Regie von der Firma Leonhard Weiß normalerweise. Das heißt, die entscheiden. Da kennt normal jeder Fahrer. Okay. Egal, ob du TF ist oder nicht. Wenn du bei der Bahn schaffst, musst du TF sein. Ja, okay. Mhm. Und außerhalb der Baustelle, dann ist es klar. Einer auf jeden Fall auf der Baustelle. Ja. Einer muss auf jeden Fall TF sein. Kannst du mit dem Menschen in der Stoffmaschine irgendwie reden? Funk, sonst irgendwas? Ja, okay, das heißt, ihr könnt euch absprechen. Wir sind kommunikationstechnisch voll ausgerüstet. Okay. Deinen eigenen Bunker. Ich habe einen eigenen Bunker, da kannst du Schotter aufladen. Ach wenn so, jetzt, du kannst nachladen sozusagen. Und ja, aufnehmen. Wenn jetzt, sag mal, da hast du ein bisschen viel und du hast mal ein Stück mit 20 Metern, wo gar nichts drin ist oder so. Das kannst du dann mit dem Kehrstein auf. Das dauert halt eine Zeit, aber du kannst ihn dann wieder abladen. Okay. So kleine Löcher kannst du mit dem zumachen. Also okay. Du kannst da keine 500 Meter Gleis zumachen, das geht ja, nicht. Ja, klar. Wenn jetzt da ein Loch drin hast, wo mehr Hebung hat und merkst, dass du keinen Schotter herbringst, vor das machst du das Silo immer wieder voll und wenn du es dann brauchst, lässt du wieder raus. Okay. Ja, so 4-4,5 Kubik in der Nähe. Ist nicht die Welt, aber... Für kleinere Ausbesserungen. Ja, doch. für so Sachen, dass du aus dem Profil was fällt oder so, dass du mal 30 Meter Profil machen musst, wo du nichts nachbringst oder so. Für das ist das schon gut. Ja. Okay. Das geht aber nicht überall. Wenn du jetzt Durcharbeitung machst oder so, dann hast du eine Maschine wie die jetzt vor dir, mit der 3X oder so, da kannst du es vergessen, weil da schaffst du in den Zugspause, da geht es schon immer. Ja. Wenn das einfach zu lange dauert, dann haut du die Maschine ab. Ja. Da hast du die Zeit dafür. Für das ist eigentlich auch nicht gedacht. Das ist eigentlich gedacht für das, wenn du Baustelle oder für Weichen, wenn du Weiche machst, da kannst du das Silo gut brauchen. Oder hier auf Baustelle, wenn du mal 20, 30 Meter nichts hast, machst du halt das Silo 2 voll und tust wieder neu. Ja. Da hast du die Zeit mehr. Jetzt bei der Durcharbeitung, bei der Bahn selber, wenn du die Sparpause schaffst, hast du die Zeit nicht. Das musst du vorher absprechen mit dem 4.2 oder mit dem Ding, wie das so läuft. 4.2? Ja, 4.2 ist quasi der Bauüberbau. Ich bin in meinem Rohr nicht im Weg. 4.2 ist der technische Berechtigte. Okay. Warum der 4.2 heißt, frage ich es nicht. Das ist das bei der Bahn, heißt das so? In der Petra, in der Betriebsordnung, ist er der Punkt 4.2 ist der technische Berechtigte. Na gut, okay. Das ist eigentlich alles. Wunderbar. Das weißt du, hörst jetzt. Dankeschön. Als nächstes haben wir jemand getroffen, der so einen kleinen, ja, vierrädrigen Wagen auf den Gleisen hin und her geschoben hat, auf dem so ein Peilgerät, so was Theodolitartiges montiert war und die immer an den Gleismasten, also da, wo Oberleitung und so weiter angebracht ist, angehalten haben. Erklär doch mal, was du hier machst. Wir messen hier das Gleis in Höhenlage und Richtungslage. Und was ich verstehe, warum das muss und alles und Stoffmaschine, lalala. Aber was mir nicht klar war bis gerade eben, meinen Hörern ist wahrscheinlich immer noch nicht klar. Wo ist die Referenz? Gegen welche Referenz messt ihr das? Woher wisst ihr? Wir bekommen einen Plan von der Bahn mit unserer Hebungs- und Richtungsmaße, unsere Fixmaße. Die war der Fahrer am EMSAT eingegeben im Computer. Und diese Werte habe ich hier auf dem Messgerät gespeichert auf einer Karte. Und nach diesen Werten rechnet der die Differenz zur Gleisachse. Was habt ihr dann da gerade angepeilt? Ein Mastpunkt. Warum? Weil wir den als Referenzpunkt brauchen. Das heißt, die Angaben, die ihr von der Bahn bekommt, richtig, sagt die, an diesem Mastpunkt muss das Gleis... So und so viel Millimeter muss ich haben, sagen wir 2,30 Meter als Fahrkantenmaß oder Gleisachsemaß. Und in der Höhe 100 auf muss der haben, also höher wie die Schiene oder so. Können wir Neigung mal gucken. Gegebenenfalls. Ja, genau. Die Neigung, die Überhöhung kriege ich dann auch raus. Das ist mir auch alles vorgegeben. Ja. Das Gerät misst die Istlage. Ihr peilt quasi mit dem Theodolit diesen Punkt an. Oder sowas Ähnliches. Sowas Ähnliches, ja. Also zum Reingucken und Peilen. Richtig. Peile mir an, drücke dann auf Messung und dann rechnet er über die Vorgabe, was er hat auf der Speicherkarte, rechnet er die Differenz schon aus. Okay. Und das macht ihr punktuell mit diesem Kerle, was ihr da übers Gleis schiebt. Und was macht jetzt der Messwagen da vorne? Der Messwagen, der nimmt jetzt von Mast zu Mast die Sache, wo wir nicht messen. Du hast ja hier verschiedene Pfeilwerte im Radius drin, die Richtungen. Ja. Die berechnet der jetzt wieder. Also der macht quasi, also ihr macht es punktuell und der macht... Ja, okay. Und der macht es auf die Linie. Und der misst das ganz normal über seine Wegmessung. Ja, die Entfernung. Richtig, die Entfernung. Und dann hat er ein Programm drin. ein rechnerisches Programm, wo dem ausrechnet, ich habe jetzt einen, was weiß ich, einen 2000er Radius, da brauche ich, sagen wir, alle 50 cm brauche ich die und die Pfeilhöhe. Der poliert quasi genau, da einfach durch. Richtig. Okay, und was der dann im Prinzip macht, ist ein detailliertes Profil zu erstellen der Abweichungen, basierend auf der Interpolation zwischen euren Fixpunkten. Richtig. Und das sagt er dann der Stopfmaschine und der stopft die so lange. Die Stopfmaschine lang kriegt eine Diskette von ihm satt. Diskette, was ist das? 3,5 Zoll Diskette. Diskette. Ja, ja, ja, ja. Ja. Aha. Wir können das auch mit USB-Stick schaffen. Ja, wir gut, arbeiten okay. Mit Diskette. Okay. Ja. Und da danach bekommt er Hebe- und Verschiebewerte. Okay. Die wird er dann auf der Maschine über den Computer eingelesen und dann arbeitet er dort. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Wunderbar. Als nächstes sind wir dann auf den EM-SAT gestiegen, also sprich das, den Gleismesswagen, der zusammen mit diesen zwei vierrädrigen Wägelchen, mit denen wir gerade geredet haben, quasi die Lage des Gleises vermisst, um dadurch dann die Ablage und quasi die zu erstellende Veränderung, Hebung oder Seitenwerte für den Stopfer zu errechnen. War ganz witzig auf diesem Gerät. Es war so ein fahrendes Wohnbüro mit Kaffeemaschine, so einer Sitzecke, ein paar Computer drin, diversen Geräten und einem älteren netten Herrn, den wir uns gleich unterhalten haben, der da Zigarre rauchend drin saß und in aller Ruhe das Gleis vermessen hat. Du kriegst Pläne, die abhängig von der Wegstrecke die Position vom Gleis definieren? Jawohl. Und dann wird mit den kleinen Wägen, die wir gerade gesehen haben, werden die Fixpunkte gemessen? Der misst die Punkte und die gebe ich dann nachträglich ein. Nachträglich? Die Höhe- und Verschiebewerte. Okay. Und du mischst jetzt quasi... Ich mess jetzt nur, ich fahre von Mast zu Mast oder zwei Master weit. Kommt jemand auf uns in der Gerade, können wir zwei Master gehen, fährt er mit dem Laserwagen vor, an den Punkt nach, den, wo ich ihm praktisch vorgebe. Er peilt mich an und dann kann ich auf ihn zufahren. Das heißt, du erkennst quasi die Position von dir relativ zu dem Laserpunkt, den er dir setzt? Den muss ich setzen, ich sage ihm den Punkt. Ja genau, aber dann misst dein Gerät hier quasi die Position relativ zu seinem Laser. Jawohl. Das ist immer eine Auswertung 0 auf 0. Man sieht es da. Ich weiß hinten an dem Mast 20. Ja. Und er weiß bei dem. Ja. Und das dazwischen, das gibt er mir immer die 0. Aber vielmehr, ich war an dem 22. Ja. An dem Punkt. Und das linke Diagramm war die Links-Rechts-Abweichung? Das war links-rechts und ist die Höhe. Höhe. Okay. Und jetzt ist immer 0 zu den seiner 0, ja, wo er steht. Und an denen, die Punkte, da gebe ich dann die Verschiebewerte ein, wo die andere hinten noch messet. Okay. Und dann wird es ausgewertet. Und das Profil, was du hier quasi aufnimmst, die gelbe Linie, das kommunizierst du dann an die Stopfmaschine und das ist das, was die kompensiert? Der kriegt dann, das schaut anders aus. Ja klar, aber vom Prinzip her. Ja. Genau. Das schaut dann so aus, was der dann kriegt. Ja, okay. Also mit rechts, links, hoch, runter, Ablage und das kompensiert er dann. Ja. Und wenn er dann gestopft hat, dann fährst du nochmal und mischst nochmal. Wenn er gestopft hat, bis zu der zweiten Stabilisierung messe ich das jedes Mal nach. Für jeden Stopfgang mache ich da eine Messung. Okay. Und nach dem letzten Stopfgang wird nur noch die Istlage gemessen an dem Mast. Okay, also nur noch an den Fixpunkte. Jawohl. Dann braucht er ja nichts mehr. Ja. Von der dritten Stopfung, für die zweite Stabilisierung, kriegt er die Werte nochmal von mir und dann ist er ja fertig mit Stopfen. Dann ist es auf dem Soll oder sollte um Soll sein. Genau. Davor gehen wir aus. Ja. Und hier steht tatsächlich eine Packung Disketten rum. Das erste Mal seit bestimmt 5 Jahren oder 10 Jahren, dass ich Disketten sehe. Es gibt noch viele Stopfmaschinen, die nur das Disketten kennen. Ja, ich glaube, die Bahn macht ihre Reservierungsdinger in den Zügen auch noch per Diskette. Da leben sie auch noch, die Disketten. Mit denen ist es mittlerweile schon schwer, Disketten zu kriegen. Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo in Göppingen einen Kühlschrank, wo man irgendwelche aufhebt von früher. Okay, super. Dankeschön. So, damit sind wir jetzt eigentlich durch. Jetzt sind wir hier gerade mehr oder weniger 4 Stunden lang am Gleis, im Gleis, auf dem Zug, neben dem Zug hin und her gelaufen. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank fürs Erklären und für die Zeit, die du dir genommen hast. Gern geschehen. Kein Problem. Wunderbar. So, das war's. Ich möchte mich natürlich nochmal ganz herzlich bedanken bei Sebastian Springweiler, der sich da wirklich viel Zeit genommen hat, war echt klasse. Vielen herzlichen Dank. Und bei Matthias Hartmann, einer seiner Kollegen, der uns beim Einfädeln der ganzen Aktion geholfen hat. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr arg viel zu sagen. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch fürs Zuhören. Bedanke mich für, oder würde mich freuen und bedanke mich schon mal im Voraus für Kommentare, Wertungen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal tatsächlich sagen soll in jeder Episode. Mir wird es schon fast immer langweilig, aber auf der anderen Seite wird mir immer wieder rückgemeldet, dass man halt sagen muss, dass man Kommentare, Feedback und so weiter haben möchte. Also möchte ich haben. Webseite, Google+, Twitter, Facebook oder auch eine E-Mail an feedback@omegataupodcast.net. Gut, bis zum nächsten Mal. Da gibt es dann wieder was Englisches. Hat wahrscheinlich was mit Raumfahrt zu tun. Bis dann. Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig weiterleiten könnt, aber ihr dürft sie nicht kommerziell verwenden und ihr dürft veränderte Versionen nicht verbreiten. Zitate sind natürlich völlig in Ordnung. Außerdem müsst ihr immer omegataupodcast.net als Quelle angeben. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org.